Das ist doch lächerlich! Mit dem Superball! Ach, scharf. Ich scharf. Ja, was, Schlagvogel! Jetzt muss ich keine Hose mehr tragen. Freiheit! Ich gebe jetzt schön einen Keul! Talk Power granted. Hallo und herzlich willkommen zur 167. Folge des Beanstalk. Ich bin der Stefan und heute mit dabei ist der Niki. Hi. Und als kleine, große Überraschung das erste Mal seit Ewigkeiten die Biene. Hey! Hallo! Ja. Na, was habe ich verpasst? Ach, die letzten 3 Jahre? Weiß nicht. Ja, nur so 3 Jahre Content. Ja, aber jetzt was Wichtiges? Ja, aber Molten Männer hast du gesehen, deswegen bist du ja heute das hier. Das habe ich gesehen. Ja. Ich habe ganz vergessen, dass wir auch so ein lautes Nerv-Intro haben. Was? Was ja, die bei, bei Erdbeerkäse, die haben auch so ein Intro, wo du immer aufpassen musst, bist du gerade irgendwie im Auto oder so, dass das jemand hören könnte, wenn du gerade geparkt bist oder willst du gerade einschlafen und dann brüllt dich am Schluss was an. Hm. Ja. Ich finde unser Intro ganz gut. Ja. Es ist wunderschön, aber zum Einschlafen ist das nichts. Ja, die Leute sollen ja auch aufpassen. Ja, und, und erst nach dem Intro einschlafen. Mitschreiben gefälligst. Naja, schön auf jeden Fall, dass du hier bist. Und bevor wir freuen wir uns. Ja, bevor wir zum Molten Männer kommen, würde ich sagen, haken wir noch so ein paar Kleinigkeiten ab, die es noch gab. Und wie immer, wenn Niki dabei ist, es gibt was Neues im Merch-Shop. Genau. Außer der Molten Männer Box, die ihr bestimmt schon alle fleißig gekauft habt, gibt es Löffel-Messer-Gäbel-Merch mal wieder. Diesmal steht auch Löffel-Messer-Gäbel drauf. Es gibt ein T-Shirt, eine Grillschürze, eine Tasse und was mich besonders heiß macht, ein Schneidebrett. Oh. Ist das denn ein gutes Schneidebrett? Ja, das weiß ich leider nicht. Also ich kann hier nur die Abmessung sehen und das Gewicht. Ich kann vor allen Dingen den Preis sehen, der würde mich ja erstmal ein bisschen abschrecken. Ja, dann muss es wohl doch ein gutes Schneidebrett sein, weil es kostet 50 Euro. Also ist bestimmt doch ein gutes. Ich hoffe. Ist bestimmt doch ein gutes Schneidebrett, ja. Ich weiß nicht, jetzt ist unser Koch leider gerade nicht da. Stimmt. Ja. Müssen wir mal Andreas fragen, ob das ein gutes Schneidebrett ist. Der bekommt eins von uns geschenkt und dann muss er es testen. Ja, wehe nicht, genau. Also hier steht, das kommt aus dem Bayerischen Wald. Es muss sehr gutes Holz sein. Jedes Brett ist einzeln geflammt und ein Unikat. Okay. Praktische Ablaufrille, das würde mich schon wieder nerven. Ich mag sowas nicht mit so einer Rille vorne drin im Brett. Aber jeder wie er es braucht. Ja, also es gibt ein Brett jetzt. Ja. Ist es denn, aber das ist nicht das T-Shirt mit den ganzen Tests, die es bisher gab, das Colin manchmal anhat, oder? Hier ist nichts hinten drauf. Schade. Weil das finde ich eigentlich cool, so dieses Tour-Shirt. Das von Captain Knorpel. Ja, genau, du weißt, was ich meine. Ja, ne, das ist aber älter schon, ja. Was steht da drauf? Senf, Tiefkühlpizza? Ja, so ungefähr. Nee, nein, Senf ist ja kein Knorpel drin. Ja, okay, aber es waren auf jeden Fall die Daten der Sendung, also verschiedene Sendungen. Ich dachte nur die, wo Knorpel drin war. Das kann gut sein, das genau weiß ich weil nicht. Weil in Senf ist ja kein Knorpel. Ja. Also vorn drauf war ja halt diese kleine Figur von Captain Knorpel und hinten dann die Tourdaten quasi. Das ist schon ganz lustig. Ja. Ja, wollen wir von der Box noch ein bisschen erzählen oder wollen wir das später machen? Ja. Lass doch da direkt mal, wann strahlen wir denn aus? Kann man die dann überhaupt noch bestellen, wenn die Leute das jetzt hören? Ja, wenn die Leute rechtzeitig einschalten. Wenn sie uns direkt nach Veröffentlichung hören, dann ja. Also wenn ihr es jetzt nicht mehr bestellen könnt, seid ihr zu spät. Ja. Genau, habt ihr zu langsam gehört. Also diese Box Vorbestellung bis 15. September. 23:59 Uhr. Das kann jetzt entweder heißen bis 14. September oder 15.23:59 Uhr. Da ist es ja eindeutig. Ach so, das steht jetzt hier nicht so. Ja, aber so auf der Seite steht es nicht, aber im Blog so wahrscheinlich. Auch gesagt, auch. Ja, dann hoffen wir, dass er recht hat. Ja. Also es gab ja schon mal 1000 von diesen Boxen, wenn ihr live zugeschaut habt, habt ihr das ja gesehen. Und die waren ja relativ zackig weg und das, was er jetzt bestellt, ist dann halt auf On-Demand-Fertigung quasi. Ja, könnt ihr vorbestellen. Und für nächstes Jahr. Wahrscheinlich, genau. Mir ist es ja ehrlich gesagt zu teuer, aber ich bin auch Student. Ja. Das ist jetzt die Frage, kenne ich mich nicht gut genug aus im Segment. Da sind halt 3D-gedruckte Figürchen dabei. Die sehen soweit auch ganz nett und detailgetreu aus. Dann sind noch, was ist da noch dabei? Die Charakterbögen, so ein Lebensanzeigeding. Das ist ganz nett. Das ist letzten Endes die aber Kassette, halt nur Pappe. Ja, diese Kassette da. Nur Pappe. Nee, also es soll ja auch gar nichts anderes sein, aber ich meine jetzt, das Aufwendige daran sind wahrscheinlich die Figuren. 3D-Figürchen machen zu lassen, die Pins machen zu lassen, das gedruckte Zeug. Die Pins sind auch dabei. Die Würfel sind schon auch schick, finde ich. Die dabei. Also die sind cool, aber das sind halt eigentlich auch so, aber weiß ich nicht, Pfennigartikel. Aber was haben Totenköpfe mit Morton Männer zu tun? Das verstehe ich nicht. Na, wenn man die Null würfelt, dann hat man ja, ist ja ein kritischer Misserfolg. Ja, aber das ist ja in jedem. Und deswegen ist an der Stelle dann ein Totenkopf. Aber hättest du nicht irgendein Symbol gegeben, was mehr in Verbindung mit Morton? Also, ich will niemandem was unterstellen. Meine Vermutung ist nur, dass man Würfel mit Totenköpfen an der Stelle mehrere finden kann im weiten Feld des Würfelmarktes. Ja, ich vermute mal, sie wollten was Allgemeines machen. Was eben nicht nur beim Alten Männer Sinn ergibt. Hä, hey, aber ich zahle doch nicht 70 Euro für eine gebrandete Box mit generisch, also ich habe generischen Würfeln und einen Pappe-Lebenszähler. Nein, also zwingt dich ja auch keiner. ich sag nur, ich verstehe es mit den Totenköpfen nicht so ganz, weil alles andere ist ja 100% so Alten Männer und die Totenköpfe haben jetzt meiner Meinung nach, also wenn es irgendwie sowas Runentechnisches oder was gewesen wäre, hätte ich es, glaube ich, mehr verstanden. Naja, don't know, aber so weißt du gleich, das war jetzt schlecht, wenn da ein Totenkopf ist. Ja. Das stimmt, vielleicht ist das einfach für die Spieler am Tisch. Ich hätte es auch gedacht, ja. Naja, also, ich finde die Figürchen ganz cool, aber sie sind da sehr klein, fand ich, als Hauke die so hochgezeigt hat. Die sind halt Miniaturen, oder? Sind die jetzt? Ja. Also, die sind so klein. Irgendwie größer gewünscht, aber ja. Naja, also insgesamt finde ich die Box eigentlich ganz cool, aber ich muss auch sagen, als ich dann, als er es verkündet hat, dass es sowas gibt, habe ich dann auch gleich mal geschaut im Shop und bei 70 Euro. Da war es ja schon weg. Nee, ich hätte sogar noch, weil ich war wirklich direkt, nachdem er es gesagt hat, im Shop. Ach so. Aber aufgrund des Preises habe ich dann auch gedacht, naja, okay, wahrscheinlich steht es dann auch nur rum. Gut, ich meine, so Figuren sind jetzt auch nur zum Rumstehen da, aber mit den Abenteuern kann ich jetzt so privat nichts anfangen. Ja, das haben wir noch gar nicht gesagt. Die sind, die ersten drei Abenteuer sind dabei, Morton Männer direkt. Als The Download. Funeral und Walpurgis Nacht. Leider als Download, das finde ich ein bisschen schade. Also hätte man jetzt irgendwie ein schönes Heftchen oder so gemacht, dann hätte ich die 70 Euro vielleicht noch verstanden. Aber so kriegst du halt PDF zum Runterladen. Ja. Aber es kommt ja, wie wir jetzt schon gesagt haben, sehr gut an. Also die erste Auflage von 1000 Stück war in 10 Minuten weg. Das ist schon ein Wort. Ich vermute auch bei den ganzen unterschiedlichen Sachen, die da drin, also ich kenne mich mit den Preisen, die da auf Einkaufsebene gezahlt haben, überhaupt nicht aus. Aber ich vermute, da ist jetzt gar nicht so der wahnsinnige Aufschlag, sondern es sind halt einfach viele Sachen und in der kleinen Auflage und das ist halt teuer. Also es ist gar nicht so zu sagen, dass es überteuert, sondern ich weiß nicht, ob es für mein Leben aktuell die Relevanz hat, so viel Geld auszugeben. Ja. Und ein Punkt, was mich auch gewundert hat, zumindest so wie ich es verstanden habe, ist da ein Lebenstracker dabei. Ich hätte erwartet, dass da, wenn dann vier dabei sind, weil es muss ja jeder Spieler sein Leben tracken können. Es gibt ja keine Gesamtlebensanzeige. Ja, dann muss halt jeder Mitspieler so eine Box kaufen. Ach so. Ja, okay, dann. Ja, nee, stimmt schon, aber das hast du schön formuliert. Also ich finde es jetzt auch per se nicht zu teuer, aber für mich persönlich wäre das jetzt die 70 Euro nicht unbedingt wert gewesen. Hat sogar jemand angemerkt in den Kommentaren im Shop, ein Shoutout an Thorsten, der gefragt hat, ob es denn wirklich nur einen Lebenspunkte-Tracker gibt. Genau, auf den habe ich mich hat geantwortet. Gratsch. Hat gesagt, hast du dich aufgezogen, weil er meint, der Shop meinte dann, ja, Pech gehabt. Also gibt es nicht einzeln. Ja, wenn du vier haben willst, musst du vier Boxen kaufen. Ja. Ja. Ja, zwingt einen ja keiner, das zu kaufen. Aber wenn ihr es jetzt haben wollt, dann könnt ihr es jetzt noch vorbestellen. Was ich immer schade finde, ist, wenn man sagt, wir limitieren Sachen auf 1000 Stück und danach sagt man dann, verarscht. Ihr könnt es noch vorbestellen. Ja, okay, aber ich denke mal, da haben sie wieder komplett ihre eigene Community unterschätzt, weil 1000 ist schon nicht so viel. Und da war mir eigentlich schon relativ klar, dass es schnell weggeht. Dass es so schnell weggeht, nicht unbedingt, aber dass 1000 kein Problem sein dürften, hätte ich jetzt so als Außenstehender mir, ja. Also meinst du, es haben auch Leute 70 Euro reingehauen, weil sie dachten, als Art Wertanlage? Nee, nee. Wenn du eine Wertanlage willst, dann kaufst du, glaube ich, nicht von irgendeinem eine Pappbox von einem Nischensender. Das hast du jetzt gesagt. Ich meine, ich wollte es sagen, aber du hast es gesagt. Nein, also da, um für so einen Sammlermarkt Relevanz zu haben, glaube ich nicht, die da nichts damit zu tun haben. Ich glaube, wenn, dann sind da schon Leute, denen das wichtig ist und die das dann zulassen, weil sie sagen, boah, ich finde das so cool. Aber ich glaube jetzt nicht, dass hier Max Mustermann mit dem großen Geldwunsch die Box kauft, obwohl er damit gar nichts zu tun hat. Ja. Ja. Der hätte auch gar keine Chance gehabt, weil sie ja nach 10 Minuten weg war. Ja, der hätte sowieso zugucken müssen, also. Ja. Naja. Gehen wir mal weiter, oder gibt's noch was im Shop? Glaube nicht, glaube, das war's. Ja. Ganz viele Dinge habe ich gesehen, aber jetzt glaube ich keine. Ja, aber die haben wir alle schon in der Vergangenheit, in den letzten 3 Jahren besprochen. Was? Ihr habt über die Rocket Beans TV Badelatschen gesprochen? Ja. Wir haben über alles geredet. Ich lasse doch hier nichts unter den Tisch fallen. Und, ja, na klar. Und über alle Bücher, die Gregor veröffentlicht hat? Na klar. Nein. 3 Stück, oder? Sind noch nicht mehr als 3. Ich sehe schon. 3. Du musst uns öfter hören. Hm? Ja, echt. Wir sind manchmal auch witzig. Euch hören? Wir haben festgestellt, überall außer RTL Plus. Das haben wir vorhin gerade evaluiert. Ja. Müssen wir da mal mit Flo sprechen. Vielleicht lässt sich der uns machen. Für die RTL-Fans. Ja. Sind manchmal auch ganz lustig. Ja. Sag dann Bescheid, wenn ihr das nächste Mal lustig seid. Ja, schicken wir dir ein Snippet. Okay. Apropos Bücher veröffentlichen, da fiel mir noch ein, dass Simon ja jetzt auch sein Buch rausbringt. Das haben wir noch gar nicht thematisiert. Gibt es aber erst irgendwann im Oktober, oder? Ja, aber wir können es ja, wir wissen es ja, da können wir es auch den Leuten auch schon mal sagen. Die haben doch wahrscheinlich so ein Gedächtnis wie ich und das ist morgen wieder weg. Mhm. Ist wohl eine Kurzgeschichte. Dann können wir den Shop nochmal durchgehen. Ja. Genau. Ist wohl eine Kurzgeschichtensammlung. Ich weiß gar nicht, ob es im Rocket Beans Shop rauskommt. Ja, freut euch drauf. Er hat ja immer schon erzählt, dass er gerne schreiben möchte, anfangen möchte. Und scheinbar hat er jetzt wirklich mal was zu Ende gebracht. Mhm. Schauen wir mal. Mehrere Sachen, wenn es Kurzgeschichten sind, würde ich mal sagen. Stimmt. Ja, ja. Ich hatte ja ein bisschen Bedenken, dass es ein Buch mit irgendwie Thesen, die er jetzt aufgestellt hat oder so, aber ist wohl doch nicht so. Irgendwie heißt es ja auch böse Geschichten oder so. Wir werden sehen. Weiß ja nicht, was da drin steht. Genau, erstmal kaufen und dann können wir es nochmal neu besprechen. Ja. Ich glaube, jetzt sind wir mit Merch aber wirklich durch. Genau. Niki, du hast ja aber vorhin auch noch was gesagt, was du entdeckt hast, worüber ich und auch Biene noch gar nichts wussten. Erzähl mal. Ich erzähl mal. Es gibt einen neuen Podcast mit Beteiligung von Hauke Gerdes, der übrigens auch wieder regelmäßig jetzt auf ja, lange nicht. Der war lange nicht auf dem Sender. Der war jetzt mal wieder da. Ich glaube, der ist Praktikant, glaube ich. Auf jeden Fall nennt sich der Podcast Hotline Berlin-Tokio. Und da spricht er mit seiner Freundin, die nur unter ihrem Streamer- oder Künstlernamen Lena auftritt. Und die machen quasi einen Call. Sie in Berlin, er in Tokio. Und beantworten da im Großen und Ganzen Zuschauerfragen. Es gibt eine WhatsApp-Nummer, wo ihr Sprachnachrichten hinschicken könnt. Ja. Oder ihr schreibt den beiden auf Instagram und stellt da lustige Fragen, die werden dann da beantwortet. Hast du den Podcast denn gehört? Ich habe den gehört, ich fand den auch relativ unterhaltsam. Wie haben sie das denn in der ersten Folge dann gemacht mit Fragen? Ja, es gab schon Fragen. Kamen die sie her? Sie haben auch die Nummer nicht. Na, die Beschreibung des Podcasts ist schon länger online. Der Trailer ist auch schon länger online. Ah, okay. Da haben sie wahrscheinlich einfach die Nummer schon da geschrieben, weil es steht direkt unter den, ja, es steht direkt in den Shownotes quasi, die Nummer und die Instagram-Handles der beiden, dass man sich da melden und kann. Haben die streamen wahrscheinlich ja beide? Ja. Also gibt es ja Zuschauer, denen man potenziell hätte sagen können, hey, hier, guck mal. Ja, das ja. haben die Schick vielleicht auch. Frage. Ich habe jetzt die Streams nicht verfolgt, aber kann schon sein, ja. Ja, das wird natürlich Sinn ergeben, ja. Genau, wenn ihr es noch nicht gehört habt, könnt ihr auch mal Haukes älteren Podcast rund um seine Auswanderung euch reinziehen. Der macht auch viel Spaß. Hauke hat noch einen Podcast, ich sehe schon. Ich habe einiges verpasst. Der ist aber wirklich schon alt. Ja, gut, aber wer hat keinen Podcast? Stimmt. Du hattest jetzt lange keinen. Guck uns an. Ja. Ich habe nur Dina andere für mich wieder. Arbeiten lassen. Ach so. Die graue Dina Eminenz auch wieder einen Podcast. Dann immer schneller. Aber jetzt noch mal eine Frage. Du hast gesagt, seine Freundin. Eine ist Freundin. Jetzt eine Freundin. Eine. Okay. Nur, dass wir da nicht in Missverständnisse kommen. Das wäre eine krasse Fernbeziehung. Und soweit ich das weiß, hat er auch eine Freundin, die wirklich seine Lebensgefährtin ist, mit der er auch zusammen in Tokio lebt. Also, das aber hat ist er jetzt mit der auch seine... einen Podcast? Das weiß ich nicht. Ich kann kein Japanisch. Nein. Aber es kann, also ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Aber ich kann es mir schwer vorstellen, dass Japaner so viele Podcasts haben. Die sind doch alle immer eher so bescheiden und so. Das ist ungefähr das Gegenteil von Podcasts, habe ich das Gefühl. Ich glaube, das ist auch ein Klischee. Dass sie bescheiden sind? Dass alle Japaner so sind. Alle, immer, ja. Ja, also, ja. Ich weiß es nicht. Ich habe es noch nicht rausgefunden. Ich werde in die Recherche gehen. Ja. Dazu dann beim nächsten Mal mehr. Genau, falls ich was finde, sage ich das euch hier. Ja, der Podcast ist nicht schlecht, könnt ihr mal reinhören. Also, sagt noch mal bitte, wie er heißt, damit wir das genau finden. Hotline Berlin Tokio. Genau. Wenn man Hauke auf Instagram followt, macht er auch gerade ganz schön viel Werbung dafür. Also, da findet man es auch. Und wenn ich jetzt eine Frage zum Pen und Paper habe, kann ich ihm die da auch schicken? Kannst du, die wird wahrscheinlich rausgefiltert, weil die für die allgemeine Zuhörerschaft keine Relevanz hat. Aber gibt es da eine allgemeine Zuhörerschaft? Also nein, Folge 1 vielleicht noch nicht, aber es sind schon eher Fragen. Ich weiß nicht, hörst du andere Podcasts hier, so Baywatch Berlin oder so? Ich kriege auch immer so Fragen zugeschickt und das ist ungefähr die Kategorie von Fragen. Baywatch in der ersten Folge war Berlin halt so, ist das nicht irgendwie Joko Klaas? So? Genau, Klaas, ja. Aber ist ja auch wurscht, ob du das hörst oder nicht. Also die Kategorie der Fragen war jetzt irgendwie, wie findet man Freunde im Alter und so weiter. Und das sind so allgemeine Themen halt. Oh, da muss ich ja mal reinhören. War jetzt nichts. Ja, das war, kam mir auch ganz gelegen. Also Hauke ist mehr der Typ, so, der geht zu Leuten hin und sagt, wir sind jetzt Freunde. Und dann sagen die ja oder nee. Okay. Also hat Spaß gemacht zuzuhören. Mit solchen Fragen kannst du ja dann auch eine halbe Stunde locker füllen. Ja. Also, wenn du Fragen zum Pen und Paper hast, kannst du ihm die bestimmt auch stellen. Du kriegst vielleicht dann sogar privat eine Antwort, wenn die auch nicht im Podcast ausgestrahlt wird. Ich denke aber, so Fragen sind bei ihm dann eher auf dem Stream sinnvoll. Da macht er jetzt auch viele Rewatches, hat er angekündigt. Mhm. Den ersten Teil von Mountain Man hat er, glaube ich, schon komplett durch jetzt. Dann slide ihm doch mal in die... Ich habe heute beim Versuch, eine Timeline zu etablieren, auch nochmal reingeguckt. Bei irgendeinem Molten Männer hat er gesagt, dass er alle vorherigen Teile nochmal geguckt hat, weil die so lang her waren. Du hast eine Timeline etabliert, aber es gibt doch schon eine Timeline. Kommen wir gleich dazu. Oh. Okay. In unserem Ablauf steht das jetzt noch nicht drin. Ich höre da Kritik raus. Nee, ist ja gut, wenn man überrascht wird. Auch. Ja. Das macht es ja für alle spannender. Dann lass uns doch direkt weiterspringen, aber noch nicht direkt zum Mountain Manor, was ja den größten Teil unserer Besprechung heute einnehmen wird, sondern noch kurze Ankündigungen, die jetzt die nächste Zeit auf dem Stream laufen. Und zwar ist angekündigt für den 20.09. Wo sind denn alle? Und zwar mit Haselnuss und Janina. Liefer jetzt schon lange nicht mehr. Ja, I don't know. War ja erst auf der Gamescom. Stimmt, aber jetzt im Studio. Ich bin jetzt nicht so gehypt, ehrlich gesagt. Arisch schaut das eigentlich immer ganz gerne. Bina, hast du denn schon, wo sind denn alle mal gesehen? Ich erinnere mich an die Elbphilharmonie und dann einen Affen. Okay, also die ganz alten. Die ganz alten. Ja, ja, logischerweise. Ich habe ja die letzten Jahre nichts gesehen. Ja, aber dann weißt du ja, um was es geht. Ja, ja. Ich frage mich nur, wie lange das gehen soll, wenn nur zwei Leute mitmachen. Ja, da werden schon noch zwei andere dazukommen. War ja bisher kommt drauf an, wie gut sie sich verstecken. Ja, aber es war ja bisher immer so, dass es zu viert gemacht wurde. Ich würde mir mal wünschen, dass sie Leute finden, die sich in der letzten Folge versteckt haben. vielleicht sitzt Donny ja noch irgendwo. Völlig ausgemergelt, seit 3 Jahren unterm Schreibtisch. Unter dem zusammengefallenen Elbphilharmonie-Modell. Ja, genau. Naja, ich freue mich drauf, ich schaue das eigentlich ganz gerne. Ist so eine schöne, kurzweilige Unterhaltung, geht ja auch meistens so eine Stunde, glaube ich. Ich habe eine Frage, die mir neulich im Zuge der Gamescom kam. Ja. Gamescom war doch früher Gamevasion-Zeit. Ja. Gamevasion ist tot für immer? Oder gab es dazu irgendwelche News? Oder wird Gamevasion jetzt zur Dreamhack verlegt? Oder? Jetzt bringst du mich in die Bredouille. Da habe ich nämlich sogar was dazu gelesen. Weil das musst du ja nicht sagen. Unvergessen. Nein, ja. Ich krieg's nicht mehr genau zusammen. Also die Gamevasion, den Namen gibt's noch. Allerdings hat Rocket Beans damit nichts mehr zu tun. Ah, schade. Ich habe nämlich auch gesehen, es gibt einen Gamevasion Instagram-Account. Ja. Der sieht aber völlig anders aus als der normale Gamevasion Instagram-Account. Also wie gesagt, der Name wurde weitergegeben an einen der Partner, der damals dabei war. Es war ja Instinct 3 und wer war denn der dritte? Die anderen. Die anderen. Ja, ich vergessen. Und ich glaube, genau diese anderen, die machen jetzt weiter, aber also was ganz anderes draus. Es existiert quasi nur noch der Name. Es wurde cool. Es wurde allerdings in Aussicht gestellt, dass eventuell sowas in der Art, wie sie eben die Gamevasion früher gemacht haben, wiederkommen könnte. Ja, das reicht mir nicht, ehrlich gesagt. Ja. Aber ja, kannst du ja nichts dafür. Ja. Also gameswirtschaft.de, keine Ahnung, was das für eine Seite ist, ich nehme an, seriös, sagt, die Gamevasion powered by DreamHack läuft oder findet ab 5. Dezember 24 in Hannover statt. Stimmt, genau, auf der DreamHack. 5. bis 8. Dezember, ja. Auf der DreamHack sollte ja auch letztes Mal die Rocket Beans Gamevasion stattfinden, die ja dann abgesagt wurde. Ja. Nachdem ich mein Ticket gekauft habe. Fand ich auch schade. Ja. Aber wie gesagt, die Rocket Beans haben mit dieser Gamevasion nichts mehr zu tun. Nee, ja, so steht das hier, glaube ich, auch, wenn ich das im Überfliegen richtig sehe. Das haben auch die Bohnen irgendwo bekannt gegeben. Ich gehe wahrscheinlich vom Forum aus, dass ich es da gelesen habe. Das ist richtig ärgerlich. Nur ist es so. Gut, dann weiß ich Bescheid. Vielen Dank. Gerne, gerne. Kommen wir noch zu weiteren Ankündigungen. Und zwar geht es jetzt schon in die Pen-Paper-Richtung. Dungeons & Dragons, geleitet von Steffen, kommt wieder. Und zwar 4x2 Abende bis zum zweiten Quartal 2025. Und es soll eine lose zusammenhängende Kampagne sein. Also jeweils die zwei Abende hängen fest zusammen. Also ist dann praktisch immer ein Abenteuer und die ganze Kampagne geht eben über 4 Abenteuer. Und Spieler dabei sind schon bekannt gegeben. 3 von 4, das sind Sarah, Sophia und Florentin, die ja auch schon bei Geschichten aus Grün dabei waren. Und die vierte Person ist noch nicht bekannt. Also es war ja bei Geschichten aus Grün Andreas, der wird es diesmal nicht sein. Aber irgendjemand Viertes stößt noch dazu. Bin ich gespannt. Die ersten beiden Abende haben, oder die ersten 4 Abende haben sogar schon Termine. Am 27.09. und am 4.10. das erste Abenteuer, das nennt sich 4 Finger für Wegner. Und das zweite Abenteuer am 22. und 29. November steht auch schon vom Termin her fest. Ja, bin ich mal gespannt drauf. Ich mag ja Steffen als Spielleiter sehr bei Pen & Paper. Ja, ich weiß gar nicht mehr. Ich erinnere nur noch das Cthulhu-Abenteuer. Das fand ich ganz gut. Mhm. Ansonsten habe ich ja den Looten und Leveln Podcast nie angehört. Da habe ich nur die Beschreibungsfolge gehört und war dann schon so abgeturnt, dass ich es nie bis zur Story geschafft habe. Aber also, da kann Steffen nichts dafür. Nee, den fand ich auch gut. Da übrigens, wo wir gerade schon dabei sind, wird auch die zweite Staffel angekündigt. Die läuft dann jetzt auch schon ab Oktober. Genau. Ja, das wurde in dieser Werbung während des Pen and Papers so in einem halben Nebensatz erwähnt. Was ist das für ein Podcast? Da wird ein Pen and Paper gespielt. Aber das ist ein Pen and Paper, was quasi ausschließlich über Audio aufgenommen wurde und zusätzlich dazu noch mit Sounddesign veredelt wurde. Also ein bisschen wie beim Hörspiel, noch so Geräusche eingefügt und Atmo und so weiter. Genau. Also die haben sich dabei nicht gefilmt, sondern nur das Audio abgegriffen. Da gibt es schon eine erste Staffel, die kam halt letztes Jahr raus. Und jetzt halt zweite Geschichte, keine Ahnung, wie man das nennt. Kampagne wahrscheinlich. Ja. Ja. Genau, ich glaube, Andreas war ziemlicher Fan, wenn ich es richtig weiß. Also ich hab's auch gehört. Ach so. Mhm. Ich fand's auch gut. Ich bin eigentlich gar nicht so der große Hörspiel-Fan, aber da muss ich sagen, hat schon Spaß gemacht. War eine witzige Story. Ich hätte gerne mal wieder Folgen vom Hörspielplatz. Wenn das hier irgendwer hört, der das beeinflussen kann, das fand ich immer toll. Ja. Colin und andere haben da Hörspielsprecher interviewt. Gerade jetzt im Herbst könnte ich mir da sowas nochmal geben, ehrlich gesagt. Ja. Ah ja, jetzt wisst ihr Bescheid. Ja. Also weiß ich nicht, ob wir so einflussreich sind. Ja. Wir werden sehen oder hören. Also Biene, aber dieses Looten und Leveln würde ich dir empfehlen. Also ich finde, das kann man auch schön so nebenbei hören. Und es ist trotzdem von der Story her gut. Also mir hat es damals Spaß gemacht und ich freue mich jetzt auch auf die zweite Staffel. War Steffen nicht auch Spielleiter bei diesem extern produzierten Pen und Paper? Wie hieß es noch gleich? Da gab es auch eins, ja. Aber Namen. Also wo diese Spieler da gecastet waren, weißt du, wie ich meine? Ja, ja. Die war auch zum Interview. Ja, genau. Die Würfelbande. Ja. Aber wie das Pen Paper hieß, da komme ich jetzt auch gerade nicht drauf. Ist ja jetzt auch nicht so wichtig. Es gibt schon sehr, sehr viele Pen und Paper. Genau. Mir ist so, als hätte ich irgendwas mit Steffen gesehen, aber ich kann mich da partout nicht. Das kann ja nicht sein. Weiß ich nicht. Aha, da ist es. 9 Folgen. Ja, also die erste Folge ist nur eine Erklärung. Das Ganze ist nur eine kurze Sache. Telema hieß es übrigens, was du gemeint hast, was für Funk produziert wurde. Ach ja. Ja, stimmt, da war Steffen auch Spielleiter. Wir finden alles raus. Ja. Ach so, läuft das jetzt mit Funk noch? Nee, da gab es auch nur diese eine Staffel. Mm-mm. Wurde dann leider nicht verlängert. Nee, ich meinte nur wegen den anderen Pen and Papern bei Funk, die ja dann da gab's auch aus schon Gründen. Ja, da sprechen wir jetzt nicht drüber, glaube ich. Aber da gab's auch schon lange nichts mehr. Okay, Gab's auch zwischenzeitlich im Forum mal eine Nachfrage, aber da wurde dann auch gesagt, dass auch von Funk eben keine Anfrage mehr bei den Bohnen reinkam. Also das will man machen. Ja. Aber da sind sie immer mal ein bisschen für durch die Lande gereist und haben auch mal woanders produziert. Ja, das waren eigentlich immer sehr geile Locations, muss ich sagen. Das waren ja häufig irgendwelche Kirchen oder so, aber dann wirklich schön hergerichtet. Jetzt, also, wo sie das Experion haben, können sie ja auch alles in den Hintergrund ballern. Da konnten die Bohnen ja jetzt nun mal wirklich nichts für, will ich mal stark hoffen. Nö, aber Funk ja auch nicht. Also ja, aber was willst du machen? Also, ja. Es ist halt auch wahrscheinlich, Funk sortiert ja sowieso ziemlich krass aus und die gerade wird ja eh alles abgesägt. Ja. Genau, und die RBTV-Zielgruppe ist halt auch nicht mehr funkkompatibel, wie man ja an Game 2 sieht. Alt, War die RBTV-Funkgruppe Zielgruppe je funkkompatibel? Ja, war noch immer schon. Ja, bei den Jüngeren. Aber ich glaube, Funk will sich noch jünger orientieren jetzt, habe ich so Funk den Eindruck. Funk wusste ja am Anfang auch nicht, was sie genau wollen. Und jetzt haben sie aber richtig festgelegt, welche Zuschauerschaft vom Alter her sie ansprechen wollen. Jetzt wird ja alles aussortiert, auch Worldwide Wohnzimmer rausgeschmissen und alles, was irgendwie auf jüngere Leute geht. Das war schon von Anfang an, als Funk angekündigt wurde, hieß es schon, die Zielgruppe in der Altersklasse, weil das hatte ich mir ja damals angeschaut, als auch die ersten, also als das kam, weil da war ja auch, weiß nicht, irgendwas hatte Rocket Beans so auch gemacht in dem Kontext. Naja, die Erklärvideo, was Funk eigentlich ist, weil sie ja da mit dem Boot waren, deswegen würde es ja gar keinen Sinn machen, wenn man von Anfang an das so strikt gesehen hätte, sich überhaupt Simon und Co. da hinzusetzen. Aber naja, ist ja jetzt auch wurscht. Ja. Jetzt ist es auf jeden Fall so und jetzt müssen wir damit leben. Genau. Und immer noch sehr, sehr am Daumen drücken, dass Game 2 irgendwie irgendwo weitergeht. Hängt das noch in der Luft? Ja. Also nö, also in der Luft. Zumindest nicht mehr beim ZDF, ne? Ja, genau. Also da läuft es jetzt noch bis nächsten Sommer und danach nicht mehr. Definitiv nicht mehr. Also entweder findet sich ein Investor, ich weiß nicht, ob sie es selber stemmen könnten oder wollen. Wahrscheinlich nicht. Nee. Ja, gehe ich auch davon aus. Das konnten sie noch nie. Also. Aber vielleicht kommen sie ja irgendwo unter. Ja, das konnten sie noch nie, aber sie sollen ja oder wollen ja jetzt auch extern produzieren, wenn ich es noch richtig weiß. Zumindest habe ich das so im Beans Report rausgehört. Ich weiß ja nicht, was da für Beträge rumkommen. Ja, aber ich glaube, Game 2 ist wirklich zu aufwendig, das erstmal zu produzieren, ohne irgendjemanden zu haben, der es gekauft hat. Okay. Naja. Ja, ich weiß nicht, ich habe ja selber auch nur die ersten 10 Folgen oder so gesehen und dann nie wieder was. Also ja, ich weiß nicht. Das ist unfassbar. Ich kenne mich da nicht so aus, wie sich das verändert hat. Frevel. Ja. Ja, ich bin schlechter Fan, ich weiß. Kommen wir doch zu schöneren Sachen. Moritan Manor, da lief ja die letzte Zeit ein bisschen was. Oh ja. Aber nur so ein bisschen. Ja. Wollen wir denn anfangen? Erstmal chronologisch. Also besprechen wir jetzt erstmal die erste Folge. Jetzt besprechen wir erst nochmal, dass das alles ausgefallen ist und so, oder lassen wir das? Ja, gut, es wurde verschoben. Ja. Es kamen alle mit Corona von der Gamescom zurück. Wer hätte es gedacht? Wer hätte es nicht komplett vorhersehen können? Und dann war die halbe Belegschaft entweder im Stundenausgleich oder mit Corona krank zu Hause. Ja, ich finde ja immer krass, dass Hauke dann so flexibel ist und sagt, ja, dann nehmen wir halt das andere von meinen 2 Wochenenden, die ich pro Jahr in Deutschland bin. Das finde ich immer echt verrückt. Da ziehe ich immer meinen Hut. Da hatte sich das bestimmt auch anders geplant. Ja. Naja. Naja, gut, aber das Live-Ding war ja eh schon geplant. Das heißt, dass er da ist und ich vermute, auch wenn er nicht arbeitet, wird er nicht bezahlt. Weiß ich nicht. Ja, davon ist auszugehen. Ja, aber der hat ja wahrscheinlich einige private Leute abzuklappern, wenn er schon mal in Deutschland irgendwie wieder ist. Und dass er dann einfach sagt, der hatte sich ja wahrscheinlich für das zweite Wochenende dann schon irgendwas verabredet. Und dann wird da auf einmal der Samstag pen und papert. Und der Freitag stand ja schon mit dem Live-Ding fest, aber dass dann eben das Wochenende da auch noch zerschossen wird. Genau, auf jeden Fall kam es dann jetzt dass eben 3 Abende am Stück jeweils 3 bis 4 Stunden Pen Paper gespielt wurde. Ja. Da jetzt erstmal so ganz, ganz kurz, ganz allgemein von mir, ich fand's gut. Ich habe am Anfang auch gedacht, oh je, das wird ein ziemlicher Overkill. Ich hab's aber, konnte alle 3 Abende live sehen und mir war es nicht zu viel. Es war hart an der Grenze teilweise, aber nicht zu viel. Deswegen findest du die Frage mit den Freunden im Alter hilfreich. Wahrscheinlich. Weil er 3 Tage Zeit hat, das finde ich auch krass. Nee, hätte ich normalerweise wahrscheinlich auch gehabt, aber irgendwie kam dann noch an dem Live-Abend ein Grillfest in die Quere. Das war auch sehr schön. Das war auch schön, ja. Hab jetzt nachgeholt den Live-Abend. Ich glaube, es war auch nur deswegen nicht so viel, weil der eine Abend live vor Publikum und auch in einer anderen Kulisse und so weiter war. Und ja, auch die Charaktere ein bisschen andere Bögen. Also ich hätte jetzt nicht 3 Abende hintereinander die Fortsetzung der Morten Männer-Geschichte gebraucht. Ja, also das wäre mir dann auch zu doll. Das glaube ich auch, das wäre zu viel gewesen. Aber gut, fangen wir doch mit dem ersten Teil an. Wer will das denn zusammenfassen? Du bist der Mann mit den Notizen. Bina hat auch Notizen gemacht, habe ich gehört. Ja, aber zur Story. Erst dann, als es durcheinander wurde im zweiten Teil. Ach so, okay. Bina hat nur Kritik aufgeschrieben. nicht Kritik, Mathematik. Ah, okay. Ja, dann fasse ich es mal kurz zusammen. Ist der erste Teil, der war jetzt auch inhaltlich nicht so mega komplex, meiner Meinung nach. Es hat damit angefangen. Also übrigens, wir spoilen hier. Also die Leute, die es noch nicht, die Leute, die es noch nicht gesehen haben, am besten jetzt ausschalten und dann erst nachhören, wenn, ja, wenn sie durch sind mit dem Nachholen. Genau, mach das folgendermaßen. Ja. Jetzt abschalten, kurz in den Shop gehen, gucken, ob ihr diese Box haben wollt. Falls ja, bestellen. Falls nein, nicht. Und dann sehen wir uns in 2 Wochen, wenn ihr als Teil der arbeitenden Bevölkerung Zeit hattet, das alles nachzuholen, wieder. Genau. Das kann natürlich. Oder wir machen es wie Hauke im Was wäre, wenn wir. Wenn wir uns 2-mal auf die Nase tippen, könnt ihr wieder zuhören. Ja, das macht dem Podcast extrem viel Sinn. Naja, sicher. Naja, sicher. Deswegen. Also, wir sind hier im Beanstalk und es war schon immer so, dass wir die Pen and Paper in Gänze besprechen. Alles andere ist ja auch ein bisschen Quatsch. Ja, und ich denke, wir haben jetzt genug gelabert. Versuchen zumindest. Die Leute, die wissen, dass sie abschalten sollen oder jetzt gespoilt werden, wissen es. Also, es hat diesmal keinen Zeitsprung oder keinen großen Zeitsprung gegeben nach dem letzten Abenteuer, dieses Soiree Bizarre. Und es hat gestartet am Bahnhof. Sie waren jetzt auch, das sind jetzt auf dem Weg nach Berlin, sind in einen ziemlich exklusiven Zug eingestiegen. Da hat sich dann nach und nach rauskristallisiert, dass der Zug 8 Wägen hat insgesamt. Das spielt noch eine Rolle, weil in jedem Wagen ein bisschen was anderes ist. Und ja, mit dem Zug sind sie dann eben losgefahren und haben dann nach und nach ein bisschen die Leute kennengelernt, die auch noch mit an Bord waren. Das ist so das Übliche, mal hier ja, kurze Gespräche, dann mal der ein oder andere ja, abstrusere Charakter, sage ich mal. Die ist ja du auch so handelst das jetzt alles so ab? Ich fand die alle richtig geil, die Hauke da verkörpert hat. Ja, wir können auch noch im Detail, wenn du magst, auf die Leute eingehen. Aber ich wollte jetzt erstmal bloß so den allgemeinen Plot kurz zusammenfassen. Okay, dann mach weiter. Ja. Das Ganze ist dann eben so ein bisschen weitergegangen, bis es plötzlich ja, Chaos gab aus verschiedenen Gründen und eine Person, die bisher noch gar nicht auf dem Schirm war, ist zum Vorschein gekommen. Mit dem Namen Herr S., was zu einiger Verwirrung geführt hat, allerdings nicht. Würdest du den Namen buchstabieren, Stefan? Ich wollte gerade sagen, nicht S. sondern ESS. Also es war nicht Herr Strauß. Und ja, diese Person hat es dann so als Retter aufgespielt, ist allerdings erst recht schief gelaufen. Danach war dann wieder das Okkulte im Vordergrund. Es ist ein Dämon oder eine Art Dämon erschien, den sie dann bekämpfen mussten, um ja, ihr Leben und das Leben aller anderen, die in dem Zug sind, zu retten. Und ja, das Ganze ist dann am Ende natürlich geglückt. Nach, ja, einigen heftigen Kämpfen diesmal, wo es auch nachhaltigen Schaden gab, dazu kommen wir dann auch noch, würde ich sagen. Und ja, dann sind sie in Berlin angekommen. Da war das Abenteuer allerdings noch nicht zu Ende, sondern sie sind in Berlin noch in ein Sanatorium, von dem sie die Adresse hatten, eben wo sie gehofft haben, Herrn Strauß zu finden, gekommen. Und dort wurden sie betäubt und danach, als alle in Ohnmacht gefallen waren, ja, endete das erste Abenteuer. Ich würde sagen, das war so die grobe Zusammenfassung des Ganzen. Ja, darf ich allgemein was sagen? Ja, gerne. Jetzt können wir über alles. Es gab sehr viel, also sehr allgemein. Es gab sehr viele Sponsoren und Partner. Stimmt. Und die wurden sehr oft erwähnt. Also, das gut, war dass ein bisschen sagst. Dolle anstrengend. Da hätte ich euch nämlich gefragt, ist das jetzt das neue Ding? Weil es war, also ich habe das mit meinem Freund zusammen geguckt und ich habe ihn dann auch gefragt, sag mal, also es waren irgendwie 3, 4, 5, ich... Also ich bin ja immer froh, wenn Geld reinkommt. Einblendung. Bin ja schon über jeden froh, der nicht irgendwie Werbespot Emma-Matratzen macht oder Holy Drink, weil das sind ja eigentlich immer die beiden, die gerade überall auftauchen oder noch Surfshark oder so. Ja, also gerade auf YouTube ist das sehr viel mit Placements inzwischen. An der Stelle möchte ich betonen, wir bekommen kein Geld von keinem der genannten. Wir finden die auch alle doof. Es gibt auch andere schlechte Getränkepulver. Könnt ihr machen, wie ihr wollt. Wir haben also da keine Aktien drin. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viel es waren. Wir sind jetzt drei in Erinnerung, drei Partner. Einmal dieser Laptop-Hersteller, da weiß ich allerdings gar nicht mehr, wer das war. Asus? Sehr gut. Okay, ja. Wild Guess. Ich weiß, dass der nervig geblinkt hat. Ja, das war wirklich nicht, das war wirklich nicht schön. Irgendwie so eine LED auf der Rückseite, warum auch immer. Da ja, ist nur für alle nervig, die mit dir in der Bücherei sitzen, weil du selber siehst es ja nicht. Ja, dann war noch Holzkern ein Partner. Ja. Diese ja auch relativ bekannte Uhren- und Schmuckmarke. Die haben auch zum Beispiel bei Seven Wars Wild oder so, hatten die auch Placement, glaube ich. Ach, das kann gut sein. Cool. Ja. Und der dritte Partner war World of Dice, die Würfel herstellt. Das ist ja dann halt auch noch, also das passt ja dann zu dem und ganzen. Und hier Mediamarkt, Saturn, wer auch immer? Das war doch nur am zweiten Abend, weil dort der Abend stattgefunden hat. Ach so, so streng trennst du jetzt. Na gut. Glaube ich zumindest. Das war kein... Das war kein, also Mediamarkt Saturn war kein allgemeiner Sponsor, so wie ich das verstanden habe. Nee, du hast recht. Ja. Hat er recht. Wir haben aber am zweiten Abend eingeschalten, deswegen, das war der Abend, an dem ich das dann auch kommentiert hatte. Wir haben den ersten dann nachgeholt. Also ich muss sagen, mich stört so diese Werbung und so wenig bis gar nicht. Ich bin da sehr gut drin, das zu überhören. Ja, das und dann kam halt, wenn du es live guckst, hast du ja auch noch die normalen Werbeblöcke drin. Und ich hatte das dann irgendwie nachgeholt und mein Freund meinte noch irgendwie so, ja, wir springen, die Werbung läuft noch. Und ich so, nee, da steht doch Werbung Ende. Nach Werbung Ende kamen noch mehr Spots und dann kam noch die interne Werbung für sich selbst und dann kam nur noch ein Spot. Und also, das ist tatsächlich sehr ähnlich dem, wie ich es aus dem linearen Fernsehen kenne und nicht für gut heiße. Ja, sagt mir doch einfach, wie lange die Werbung dauert. Ich gucke sie mir natürlich doch so oder so nicht an, wenn sie mich nicht interessiert. Ja. Aber ich glaube, damit wird man leben müssen, weil RBTV halt Geld braucht. Und die Werbung für RBTV Home fand ich immer richtig schlimm. Die war mittendrin immer so abgeschnitten, um Bock auf die Sendung zu machen oder so ähnlich irgendwie. Also sie haben... Ah ja, da war auch was. Das war ja auch eine Holzkernwerbung oder so. Ich war ganz verwirrt immer. Also, da wusste ich immer gar nicht, geht der Stream jetzt schon weiter oder nicht, weil es irgendwie genauso aussah. Und dann war es am Ende doch nur eine Werbung für Home-Holzkern. Ja. Ja, ich bin unsicher. Also, ja, ich komme mir ein bisschen dolle. Zumal ja dann auch Holzkern eingebunden wurde mit ihren Schachteln und Co. Das war kann sein, was dass das der dritte Abend war. Ich weiß nicht mehr genau, aber. Nee, beide. Ja. Okay. Beide Abende. Aber. Das hat mich tatsächlich wirklich irritiert, weil ich, also jetzt nicht im Sinne von, oh Gott, ich gucke das nie wieder an, aber das war für mich so, habe ich schon gemerkt, innerlich irgendwie eine Linie zu sagen, okay, weil wir jetzt Sponsor XY haben, kommt XY jetzt vor in dem Abenteuer. Ja, verstehe ich, es war ja wirklich noch relativ organisch eingebaut, weil so ein Medaillon oder... Was war das andere? Eine Kette, die hätten sie auch so finden können, ohne Sponsor, aber also da verstehe ich schon, was du meinst. Das war schon, ja, hart an der Grenze, dass es inhaltlich Einfluss nimmt, was ja immer vehement bestritten wird. Muss allerdings richtig lachen, als es dann hieß, so eine hässliche Kette. Ja, das stimmt. Also die Spieler haben da ja wenig mit Rücksicht genommen. Ja, genau. Ne, er hat... hat gar nicht gesagt hässlich, zumindest das, was ich vorhin nochmal nachgehört habe, gesagt eine minderwertige. Ah ja, oder so, ja genau, ja, das fand ich sehr gut. Ja, wenn du dann besser. Wenn dann so einen Partner hast und dann sagst, das ist für eine minderwertige Kette, schön groß an Holzkern, ja, super, super geil. Ja, schön. Naja, es war ja Lord Henry und da passt das schon. Ja, weil schon klar. Aber es ist ein schöner Clip, kann man gut rausklippen und rumschicken. Ja. Gut, kommen wir doch mal zu den Details. Also, Niki, du wolltest, glaube ich, über die Personen sprechen, die es da gefunden oder getroffen haben. Ja, was mir zuerst in Erinnerung geblieben ist, war der, weiß ich, sag mal, was, der Schaffner mit seinem Hund Spotz, glaube ich? Nee, das war nicht der Schaffner. Nee, das war eben nicht der Schaffner. Das war alles okay, so dann konfus, weiß ich's nicht was mehr. Den Schaffner anging. Ja. Das war so ein Ermittler. Ein Wachmann der, oder so irgendwie. Wachmann, wie hieß der Hund? Spotz. Spotz. Und der hieß irgendwie Plotz oder so. Ja. Albert Plotz und er ist Diensthundeführer, hast du mir aufgeschrieben. Ja, genau. Schön, das fand ich danke, sehr witzig. Stefan. Ja. Das war sehr witzig auf jeden Fall. Leider war Spotz später nicht mehr da, aber. Er kam dann noch einmal kurz vor Schluss wieder. Ja, sind irgendwie, haben ihn immer umlaufen ständig, aber das fand ich schon mal sehr witzig. Ja. War ein süßer Subplot. Genau, der war sehr gut gemacht. Ja, wobei. Als nächster. Da wollte ich noch sagen, weil Biene gerade Subplots angesprochen hat, das hat ja auch Hauke dann im Was wäre wenn nach dem dritten Abend erzählt, dass dann auch, also dass sie noch mehrere Sachen hätten herausfinden können. Da haben sie ja, glaube ich, gar nichts direkt rausgefunden, außer der Hauptplot. Ja, das stimmt, das hat er gesagt. Du hast ja im Prinzip das, der gehört ja mit dem Sportschützen zusammen, der das Eisbärfell geklaut hat. Ja. Und dann gab es noch die Madame und den Priester, die sie ja dann später noch beim... Stimmt, das wird am zweiten Abend dann rausgefunden. Sehr unangenehm dargestellt. Ja. Rumgeschnackst. Das war richtig witzig. Und dann hattest du noch hier den Kellner und irgendwie den Schaffner. Also Leute, die da mit drin hingen und Leute, die da nicht mit drin hängen. Ja. Den Kellner fand ich eine super Figur, der war so lustig. Ich weiß gar nicht, ob wir es schon gesagt haben, aber dieser Abschnitt von Molten Männer heißt Scharlatan und Schöpfer. Mhm. Und der Scharlatan ist Herr S mit E und Doppel-S. Und der Schöpfer ist Herr Strauß, womit Hauke sich, glaube ich, keinen Gefallen getan hat, weil er hat natürlich nicht nur die Spieler verwirrt, sondern auch sich selbst im Was-wäre-wenn, gehe ich zumindest stark davon aus, komme später nochmal dazu. Ich habe gleich einen Einwurf. Ich glaube, er hat auch die Grafiker verwirrt, weil als sie ein Bild von Herr S. einblenden sollten, der ja angeblich mit E und Doppel-S geschrieben wird, haben sie ein Bild eingeblendet, wo Herr S. einfach nur Herr S. Punkt geschrieben wurde. Also, ja, das habe ich auch gerade noch mal im Video nachgeschaut. Und das hat mich vor einer Woche schon verwirrt. Ja. Und das verwirrt mich jetzt immer noch. Ja. Ja. Vielleicht hat er das denen auch nie vorher gesagt, dass der mit E und Doppel-S geschrieben wird. Keine Ahnung, ob er sich das denn... Das war halt, ich gehe mal davon aus, dass er das schon mit Absicht gemacht hat, um eben die Spieler zumindest zu verwirren. Aber war klar... irgendwie, dass das dann ein größeres Chaos gibt. Also nicht nur bei den Spielern, sondern auch bei den Zuschauern. Ja, aber die Grafiker, die muss er ja einweihen wenigstens. Ja, logisch. Die sind auf seiner Seite. Ja. Ja, die Regie war ja aber auch am zweiten Abend, also am dritten Abend, am zweiten Teil von Scharlatan und Schöpfer verwirrt und hat die Umfragen falsch eingeblendet. Also da ist, glaube ich, insgesamt ein bisschen Reibungsverlust gewesen, was das angeht. Ja. War halt auch für alle die achte Stunde, ne? Ja, die neunte sogar, glaube ich. Ah ja, das ist ja. Ich wollte noch mal insgesamt hat mir, also jetzt über beide Teile von dem Hauptabenteuer hinweg, hat es mir ganz gut gefallen. Ich finde, es war insbesondere der erste Abend alles so ein bisschen so ohne Konsequenz, also... Was für mich ja immer auch so die Karotte ist, die einem hingehalten wird, ist, was ist mit Strauß? Und wir eiern da jetzt leider mit längerer Unterbrechung, aber schon seit 7 Jahren drumrum und so richtig wissen wir immer noch nichts über den. Also aktuell ist es ja mehr so ein Monster of the, weiß ich nicht, in dem Fall eher Monster of the Year. Genau. Ding. Wir finden halt einen anderen, aber das ist nicht das, was ich gehofft hätte, sondern das ist mehr so ein detektivisches Strauß hinterher, da was aufdecken. Also ich hätte es eher so gesehen, dass sie Strauß dann halt irgendwann finden und dann kommt raus, hinter Strauß steht noch ein größerer Bösewicht und den muss man, also eher so die Schiene an Eskalation. Aber es war vorher schon angesagt, dass das nicht der Teil sein wird, in dem sie Strauß gegenübertreten werden sollen. Können. Ich habe durch Zufall nur erfahren, dass das überhaupt läuft. So gut informiert war ich fairerweise nicht. Okay. Aber ja, ist auch, das ist ich halt verstehe, das, was ich mir an Story Progression wünschen würde. verstehe ich auch, aber ich finde das ehrlich gesagt gar nicht so interessant, weil wenn Strauß einmal gefangen oder zur Strecke gebracht ist, ist es wahrscheinlich einfach vorbei. So wie Beards und Tiers irgendwann auch vorbei waren. Mhm. Und das, ja. Ja, wobei ja, jetzt, aber jetzt, also diese Geschichte von dem ersten Teil, das ist ja schon, also mit dem Zug, in dem nur exklusive Gäste zugegen sind und so weiter, das ist ja schon sehr Mord im Orient Express. Genau. Und solche Abenteuer, die gingen ja auch weiterhin ohne Strauß im Hintergrund. Ja, das könnte man durchaus aber machen. Aber genau das war es ja jetzt im Prinzip auch. Also da hat Strauß ja nur, ja, ich sag mal, indirekt mit was zu tun gehabt. Das ist ja das, was Biene so schade findet. Verstehe ich auch. Nee, ich weiß, aber deswegen, weil du jetzt gemeint hast, dann ist es alles zu Ende. Ist es ja gar nicht. Naja, wahrscheinlich schon. Naja, ob sie dann nochmal One-Shots nur für die Charaktere, um die zurückzuholen, machen, weiß ich nicht. Das haben sie ja sonst auch nicht also gemacht. Also die Motivation mit Strauß ist ja aktuell auch eher dünn, weil mir wird die ganze Zeit diese Karotte so hingehalten, aber im Prinzip hat er keine Relevanz. Es ist, tauchen immer wieder, er lässt die im Hintergrund irgendwie frei, die Dämonen. Die tauchen irgendwie auf, aber im Prinzip bräuchtest du das nicht. Das ist ja im Prinzip die gleiche Formel, wie wenn du Dr. House guckst. Mhm. Der braucht auch nicht einen Bösewicht, der die Patienten krank macht. Die sind halt krank und er löst das. Also entweder ist Strauß nicht so relevant und dann finden wir uns damit ab und halten die Karotte nicht mehr so hin, was ich schade fände, weil das wäre das, was ich spannend finde. Oder, und machen dann halt Monster of the Week, oder wir brauchen zumindest ein bisschen mehr Informationen. Kommen wir im zweiten Teil ja mit diesem Bericht nochmal dazu. Aber ich, so dieser ermittlerische Teil, es ist eher immer irgendwie ein Kämpfen und ein Hinterherlaufen, aber wenig. Ja. Da finden wir mal irgendwen, der mit Strauß, keine Ahnung, der dem mal am Bahnhof begegnet ist vor 20 Jahren und da ist ihm das Taschentuch runtergefallen. Irgendwas halt. Der mal Infos liefern kann. Ja, also irgendwas, wo sie so ein bisschen, da sind wir hier jetzt dann am Schluss, aber ja, ich weiß nicht, Niki, wolltest du noch über andere Charaktere sprechen? Wir haben das Entschuldigung. Ich wollte alles gut. Ja. Ich wollte den Kellner nochmal hervorheben, den fand ich sehr witzig. Mhm. Und es hat mich verrückt gemacht, dass sie ständig mit Roter Grütze und Roter Beete durcheinander gekommen sind. Ist das nicht das Gleiche? Ja. Was? Rote Grütze ist eine Süßspeise, Stefan, das ist mit roten Beeren. Ah. Rote Grütze ist sowas wie Wackelpudding oder Götterspeise. Okay, so ähnlich. Dann heißt es bei uns halt nicht so. Alles klar. Und Rote Beete ist diese Rote Rübe. Rote Beete ist mir klar. Okay. Ja. Also aber ja, so sowas wie Kaltschale oder so. Ja, ich dachte so Rote Grütze wäre wirklich Rote Beete ja, in einem anderen Gebiet. Nee. Ah ja. Das haben sie einfach nur verhauen. Das hat Nils verhauen und Hauge auch. Naja, egal. Wir wussten ja, was gemeint ist, aber es war ganz schön anstrengend, da zu folgen. Was war es denn jetzt? War das schon, also diese Süßspeise? War eine Nachspeise. Von Anfang an ist es eine Nachspeise gewesen. Okay, ja. Okay. Das war mir weil gar nicht weil es macht so keinen Sinn, irgendwas in rote Beete zu tunken. Du kannst maximal die Beete in die Grütze tunken, aber das ist irgendwie auch nicht geil, glaube ich. Ich muss sagen, so genau Gedanken darum habe ich mir gar nicht gemacht, aber stimmt, das war dann okay. Immer hin und her. Weil ich liegt davon vielleicht an mir. Nee, liegt an mir, weil ich davon ausgegangen bin, dass das einfach das Gleiche ist. Ah, okay. Ja, okay. Ja. Worüber wollen wir denn noch sprechen? Über den genau. großen Kampf am Ende oder? Ja, noch nicht. Du hast ja alles gespoilert. Ja. Ich würde erst nochmal drüber reden, dass es irgendwie einen nervigen Subplot gab, wo die Gruppe sich gespalten hat und zwei Leute sind nach vorne gegangen Richtung Lok und die anderen beiden nicht und dann sind sie wieder umgedreht und das hat mich alles ganz schön genervt. Das stimmt. Das war auch ziemlich sinnlos. Da war auch Simon inhaltlich sehr lange raus. Ja, weil er nicht wusste, wo er eigentlich war. Ja, und er ist ja dann auch sein Charakter zurückgeblieben im Speisewagen, während woanders komplett die Action abgegangen ist. Ja. Frage nochmal an der Stelle, es gab ja diese Grafikeinblendung vom Zug, waren da eigentlich Marker drauf, wo die Leute gerade sind? Das hätte vielleicht geholfen. Nein, nee, das hätte auch der Grafik geholfen, weil wir so oft in Wagen 5 und wieder in Wagen 5 und nochmal in Wagen 5 gegangen sind. Da hätte ich dann einfacher gefunden, wir hätten gar keine Überblendung gehabt. Ja, da habe ich auch gedacht, okay, damit hat es irgendwas auf sich, aber es war ja dann im Endeffekt wohl nur ein Fehler. Nee, ich dachte tatsächlich auch, dass es diese Überblendung gibt, dass das irgendwie relevant wird. Also, dass sie, wenn sie zu einem bestimmten Zeitpunkt von einem Wagen in den anderen gehen, also von 5 auf 6 oder so, dass das dann irgendeine Relevanz hat, dass sie dann der Pavian anspringt oder irgendwie sowas. Das haben sie entweder nicht hingekriegt oder es gab nichts. Hauke hat aber auch nichts erwähnt. Na, im Prinzip war es dafür wichtig, wenn sie ganz nach hinten kommen, immer mehr Wagen aufzudecken, aber das ist halt erstens genau, sinnlos. Genau, aber dafür sinnlos, brauchst du Überblendung nicht. Erstens ist es sinnlos, wenn die Grafik einmal was falsch drückt und zweitens ist es auch dann sinnlos, wenn die Leute sich aufteilen. Also wo es dann hieß, Buddy geht aus dem Speisewagen raus und sie überblenden wieder, dann sind ja alle verwirrt, weil keiner mehr weiß, in welchem Wagen bin ich jetzt. Also so wie du für einzelne Leute die Überblendung machst, sind dann alle raus. Ja. Mental. Ja, don't know. Ich fand das eher störend, aber macht ja jeder, wie er will. Ich hätte das mit einer kleinen Minimap und ein paar Punkten irgendwie besser verfolgen können, muss ich ehrlich sagen. Mhm. Ist halt auch das alte Problem bei Pen and Paper, wenn sich Gruppen aufteilen. Und bei so einem Pen and Paper dann, was noch gestreamt wird, natürlich erst recht, weil dann die Zuschauer auch keinen Überblick mehr haben. Sehr positiv muss ich anmerken, dass es keine Rätsel gab an dem ersten Abend. Das fand ich sehr gut. Weil da immer so eine Stunde weg ist für nix gefühlt. Also ich mag Rätsel durchaus, aber... Ja, aber ich will nicht anderen dabei zugucken, wie sie vielleicht nicht drauf kommen, ewig lange. Ja, das ist jetzt aber sehr vorsichtig ausgedrückt. Naja. Ja, mein Problem am ersten Abend war eher, also an diesem gesamten Abenteuer, es hatte ja so eine ganz starke Zweiteilung und gefühlt, du hättest ohne jegliche Konsequenz den ersten Abend komplett rausstreichen können und es hätte sich überhaupt nichts verändert. Das stimmt, ja. Aber das finde ich nicht schlimm. Das hast du recht, aber mir hat der erste Abend besser gefallen. Ich fand den wesentlich unterhaltsamer als den zweiten. Wegen der Charaktere oder warum? Ja, weil die NPCs spannender und lustiger waren. Weil jemand einen Körperteil verloren hat. Ja, das war so im Groben und Ganzen eigentlich das Wichtigste. Ja, also mir hat der erste Abend aber auch besser gefallen. Auch so dieses Grundsetting. Ich mag so dieses, ja, es war wieder so wie im allerersten Mountain Manor, so begrenzter Raum. Es war halt beschränkt, du kannst alles zu Fuß erledigen. Es ist nicht immer, oh, wir holen jetzt die Kutsche und dann fahren wir dahin und dann fahren wir wieder zurück und dann machen wir, weißt du, alle Leute sind da, es taucht dann niemand oder ganz selten nur noch irgendjemand von außen auf und ja, so das ein Kammerspiel. Ja, genau. Ja, sowas mag ich. Ja. Sowas mag ich gern. Ich hätte es aber auch gefeiert, wenn am Ende, Das stimmt, aber ich hätte mir also so insgesamt gewünscht, dass alles ein bisschen mehr Konsequenz hat. Es war auf jeden Fall, fühlte sich's auch an wie ein One-Shot, der erste Abend. Also es wäre auch nicht schlimm gewesen, wenn du das jetzt vor Live-Publikum gemacht hättest. Nee. Das hätte funktioniert. Hätte genauso funktioniert, ja. Also ich fand's auch nicht schlecht. Ich war auch unterhalten, nur also, dass es halt wirklich relevant war es nicht. Nee, das stimmt. Keine Relevanz hatte, beziehungsweise dass sie da jetzt nicht so wirklich irgendeinen Vorteil oder Nachteil oder sonst was draus ziehen konnten. Naja, oder dass da also, Strauß irgendwas rummanipuliert hat. Ja, der Dämon wurde freigelassen, der hätte auch irgendwie anders schon frei sein können. Strauß hat da rummanipuliert, indem er die Beschwörungsformel dem Typen gegeben hat. Ja. Ja. Ja, ich hab's mir nicht ausgedacht. Ja. Nee, aber das ist ja. Wollen wir mal zum Endkampf kommen? Weil ich finde, da hätte doch ganz schön viel noch in die Story eingreifen können. Wenn jetzt einer oder vier draufgegangen wären, zum Beispiel. Ja, also ich glaube, das ist eher noch so eine Konsequenz von dem, wie es. Dass die Pen und Paper ja jetzt eher kürzer sind von der Zeitdauer her. Früher war ja, ne, wenn du noch mal an Tears zurückdenkst, waren das ja 4-5 Stunden. Hättest du es einfach Stunden in einem Stück, Abend gemacht und dann wäre es gar nicht aufgefallen, dass die erste Hälfte nicht was Relevantes passiert ist, ne? Ja. Genau, also das ist was mir immer noch fehlt. Ich verstehe, warum sie es nicht so machen, warum es nicht so geht. Alles gut, aber ich finde es vom Storytelling trotzdem besser, wenn es länger am Stück ist. Ja, verstehe ich. Wollen wir trotzdem den Endkampf noch so ein bisschen? Ja. Ich bitte darum. Irgendwann waren dann endlich alle im letzten Waggon des Zuges, haben die wichtigen Charaktere und die weniger wichtigen getroffen. haben sich dann entschieden, wir klettern aufs Dach. Weil auf dem Dach wurde, auch ja? ein Wesen, also es war vorher schon klar, dass auf dem Dach irgendwas passiert. Also sie mussten aufs Dach, um eben zu sehen, was da eigentlich los ist. Da haben sie dann gesehen, es ist ein, weiß ich nicht, Affendämon oder so. Ja, also ein Pavian, der von einem Dämon besessen ist. Pavian Döhler, genau. Ja. Und da hat erstmal Simon sein Monokel verschlammt. Also verloren sogar, nicht verschlammt, das würde heißen, er könnte es wiederfinden. Ja, das fand ich ein bisschen dumm, dass es auch so einfach geht. Das ist sein wichtigster Gegenstand, der erstmal flöten geht, aber naja. Ist aber auch noch eine Konsequenz, eine dauerhafte. Genau, und dann hat Budi seine Hand verloren, weil er einfach meinte, er muss dem Dämonen ins Gesicht schlagen oder ins Maul greifen, keine Ahnung, was auch immer. Ja, da habe ich auch kurz gedacht, jetzt sterben alle, weil zwei werden wahrscheinlich gefressen und zwei fallen vom Zug oder so, wegen Wind und allem. Und 100 km/h Fortbewegung, ja, das hätte ich auch nicht schlecht gefunden, wenn dann eigentlich, wir haben es als Zweiteiler geplant und dann sterben alle am Ende von Teil 1, das wäre auch eine krasse, das wäre auch eine krasse Konsequenz gewesen. Bei dem Kampf hat man ja auch dann wirklich gemerkt, also sie haben ja nicht so überragend gut gewürfelt, sag ich mal. Da hat man dann auch gefühlt haben sie aber auch Da hat man auf jeden Fall gemerkt, dass Hauke gut am Kämpfen war, damit sie eben überleben. Ja, gefühlt haben sie aber auch so gespielt, von wegen, wir haben ja eh noch einen zweiten Abend in Planung, wir werden jetzt schon nicht sterben, hatte ich so ein bisschen das Gefühl. Na, aber so vielleicht haben sie da auch gar nicht so mitgedacht, weiß ich nicht. Ich hätte wenn mir meine Figur was bedeutet, hätte ich mich da nicht so forsch verhalten, sage ich mal. Weil wenn ich einen Arm verliere, das hätte ja eigentlich auch krassere Konsequenzen gehabt, dass sie jetzt was wieder dran nähen konnten und so. Das war ja mehr Zufall, dass das auch geklappt hat, so mit Würfeln und so, oder wieder eine Hand anzunähen und dass die auch angenommen wird. Ich würde sagen, quasi eher Gutmütigkeit des GM. Na, Hauke meinte, ihm wäre das nicht eingefallen, so. Also er hätte das nicht eingeplant. Ja, das ist klar, aber Hauke wäre wahrscheinlich auch nicht auf die Idee gekommen, seine Hand in einen Pavianmund zu stecken. Also weiß nicht, was Budi da gedacht hat. Genau. Ja, also ja, das waren so grob die einschneidenden Sachen von Teil 1, glaube ich. Wie findet ihr denn die Sache an sich, dass das mit der Hand funktioniert hat und dass Budis Charakter jetzt eben eine Pavianhand hat, anstelle seiner normalen Hand? Finde ich ganz witzig. Ich bin da kein so großer Fan von. Ich meine, klar, es ist eine Fantasy-Welt und mit übernatürlichen Dämonen und so weiter. Irgendwie passt es schon rein, aber ich fand immer das Coole, dass die vier Charaktere eben so, ja, eigentlich aus der normalen Welt kommen und eben auf diese übernatürlichen Dinge treffen. Das ist jetzt, er ist halt ein bisschen overpowered jetzt. Ja, overpowered. Er hat mehr Körperkraft. Gegen Dämonen hilft dir das nicht unbedingt. Ja. Also. Das stimmt. Er ist jetzt besser im Nahkampf, aber das ist jetzt auch nichts, was dir gegen schwarze Mächte, glaube ich, viel bringt. Ich finde, also, es ist spannend, dass du die Frage auch nochmal aufbringst. Ich habe vorhin auch nochmal von Nielsen, ich glaube, das war ein Stream-Ausschnitt, mir angehört, wo er über die Folgen gesprochen hat. Und der hatte das auch nochmal in den Chat gegeben und hatte das durchaus zur Frage gestellt, weil er gemeint hat, er kann da beide Seiten verstehen. Okay. Ich finde es okay, dass die Hand dran ist. Weil es ist halt einfach so eine, ne, so ein bisschen Pen or Paper oder Point-and-Click-Logik. Ja, okay, hat jetzt so eine Hand. Wo ich so ein bisschen beim Gucken auch gezuckt habe, ist, Hand ist frisch angenäht, wir machen mal High Five. Also ich hätte halt. Also das muss man dann aber hinnehmen. Das finde ich jetzt nicht schlimm. Nee, also ich hätte halt erwartet, okay, er hat eine frisch transplantierte Hand, der trägt die jetzt irgendwie mal in der Binde und da kann er halt dann kein Grab ausschaufeln. Das muss halt dann mal Lord Henry sich die Hände schmutzig machen oder so. Das wäre für mich logisch konsequent gewesen. Weiß nicht, ich hatte noch nie eine Dämonenhand als Transplantat. Es ist kein Dämon, das ist einfach nur ein Pavian. Der war nur besessen. Ach so? Dann habe ich das falsch verstanden. Nee, der hat sich doch dann am Ende auch wieder zurückentwickelt. Ja, okay. Ja. Als der Dämon raus war. Also, der Scharlatan hatte für seinen Trick einen Pavian, der halt tun sollte. Aber der war dann halt durch diese Kette tatsächlich besessen von einem Dämon. Ja, dann ergibt es keinen Sinn mit der Hand. Okay. Ja. Genau, also es ist halt eine Pavian-Hand. Jetzt gefällt es mir auch nicht mehr. Okay. Nein, also gut, da sind wir bei dem anderen Punkt, den Nils hat. Nämlich, dass man sich die Sachen, wenn man zu viel darüber diskutiert, auch selber kaputt reden kann. Ja, auf jeden Fall. Nee, so schlimm finde ich das jetzt auch gar nicht. Ist mir bloß aufgefallen, weil ich bin der Meinung, es passt nicht so ganz in die Welt. Ja. Ist es dir ein bisschen zu albern? Nee, nicht albern, es ist zu übernatürlich. Was jetzt blöd klingt, weil sie die ganze Zeit gegen Dämonen kämpfen und Zauberei und Magie in der Rolle spielt und so, aber... Naja, das ist ja, aber er hat ja die Hand nicht durch Zauberei und Magie bekommen, er hat die Hand einfach bekommen, weil Eddie sie angenäht hat. Ja, aber das funktioniert in der echten Welt nicht so. Naja, genau, hätte er die Hand durch Zauberei und Magie bekommen, wäre es ja okay, also dann würde es ja passen zum Universum, weißt du, Eddie hat ja noch nie irgendwas Krasses operiert, außer er erzählt halt immer davon, aber was richtig, dass wir irgendwas... Ja, das erzählt er immer, aber dass wir da irgendwas schon von gesehen hätten, dass er es könnte, wissen wir ja nicht. Vor dem Hintergrund, aber wenn das stimmt, was er gesagt hat, und es scheint ja irgendwie zu stimmen, weil er trifft ja dann auch in dem letzten Teil auf der Kutsche den Kutscher, der da irgendwie von ihm operiert worden ist, finde ich schon okay, dass das in der echten Welt, also vom Prinzip her könnte das vielleicht funktionieren. Also ich kenne mich da überhaupt nicht aus. Aber wenn der Pavian zufällig die richtige Blutgruppe und so weiter und so fort. Also ne, es ist jetzt nicht ganz ab, dass es tatsächlich funktioniert, wahrscheinlich nicht. Und erst recht nicht unter den Umständen. Aber ich fand es jetzt nicht so abwegig von der grundsätzlichen Idee und von dem, was wir über Monsieur Tesseract wissen. Ich finde halt das irgendwie witzig, dass man sich sagen kann, Budi hat eine Hand, die stärker ist und mit der er auch nicht wirklich umgehen kann, weil das bietet viel Raum für Gags, wenn er irgendwie, ich gebe dem die Hand oder so, ja, du brichst ihm den Finger oder so, ne, weil du halt einfach viel zu doll zudrückst oder so. Ja, kann man ja alles machen. Da hatten wir dann ja auch schon im zweiten Abenteuer, um da mal ganz kurz vorwegzugreifen, die eine Szene, als er eine Banane weitergeben soll, wo er dann dank der Hand nicht dazu kam. Ja, wollen wir jetzt mit dem, ich würde sagen, Abend 1 ist zur Genüge besprochen, sei denn, ihr habt noch was? Lass doch weitergehen. Ja, okay. Genau. Dann machen wir jetzt das live vor Publikum, oder? Ja. Okay, gut. Machen wir so. Soll ich auch wieder die Zusammenfassung machen, ja? Gerne. Da ist es, also es spielt, stellt sich erst... Obwohl, ich weiß gar nicht, wann hat sich denn herausgestellt, dass das Ganze in einem Traum stattfindet? War eigentlich relativ schnell, zumindest auf der Metaebene klar, oder? Wann sich's in-game direkt rausstellt, weiß ich nicht, aber es sollte ja ganz eigentlich... ganz am Anfang. Ja, also... Es spielt schon... Wir haben ja schon schlafend gestartet, im Prinzip, also, ja. Ja, genau, sie erwachen dann ja in dieser, strangen Welt, sag ich mal. Sie erwachen dann vermeintlich aus dem Schlaf, Frankreich, wo man dann aber gemerkt hat, dass... Das ist ja strange Welt. Ja, genau. Und da war dann halt eine Traumwelt. Und dass es dann die Traumwelt von Herrn Tesseract ist, das hat eigentlich Hauke dann einfach nur am Ende aufgelöst oder erzählt oder was auch immer. Ja, aber das war ja dann auch mit der Zeit klar, wegen den Werten und so weiter. Aber gut. Ja, also sie erwachen eben und sind in einer Hütte, wo jetzt niemand im ersten Moment das zuordnen kann, außer eben Tesseract, also Eddies Charakter, der dann feststellt, okay, das ist eben das Haus oder die Hütte, in der er aufgewachsen ist. Und auch seine Mutter ist irgendwie da, wobei sie kein Gesicht hat, sondern ja nur so eine, ich glaube, Fratze hat es Hauke genannt. Also irgendwie was Schemenhaftes, Verschwommenes, und es ist klar, dass es nicht wirklich Eddies Mutter ist. Und er erlebt dann einige Traumata der Kindheit nach, weil seine Geschwister allesamt schwer krank sind und er irgendwie der Einzige ist, der ihnen helfen kann, aber auch erst in der Jetzt-Form und in der damaligen Form konnte er das nicht. Und ja, das war... finde ich fast schon der spannendste Teil des zweiten Abends. Ja, diese Einzelnen, danach geht es dann, also danach kommen sie aus der Hütte raus. Ich erkläre gleich, warum ich das jetzt so sage. Danach kommen sie aus der Hütte raus und sind dann irgendwie in einem Sanatorium auch wieder. Allerdings ist es nicht das Sanatorium, in dem sie vorher im ersten Teil betäubt wurden, sondern ein Sanatorium, in dem Eddie gearbeitet hat. Und da gehen sie dann einfach, also da sind sie quasi auf dem Flur mit vielen Türen. Sie gehen in die nächste Tür und da beginnt dann der Teil, der Nils Charakter betrifft. Und sie finden da ein Baby, das sich allerdings schnell entwickelt. Ein Homunculus erstmal. Okay. Was ist ein Homunculus? Erstmal war es nur. Das hast du nicht aufgeschrieben. Ja, erzähl du gerne. Also, das hatte halt kein Gesicht und nur irgendein Leib war es halt. Keine richtigen Gliedmaßen und kein Gesicht. Und je mehr Nils dann mit ihm interagiert hat, umso mehr wurde es dann zu einem Baby und wie sich herausstellte, später auch seinem Baby. Mhm. Genau. Ja, da wurde dann auch ein Gast aus dem Publikum. Da müssen wir nachher auch nochmal drüber reden. Gast aus dem Publikum mit einbezogen, ja. Der dann einen weiteren Schlüssel übergibt. Mit dem Schlüssel sind sie dann in den nächsten Raum gekommen. Da ging es dann um Simon hauptsächlich. Und zwar war der Raum dann voll mit Bettlern und niederem Volk, dem sich Simon stellen musste, was ja sein Charakter noch nie gut konnte, weil er sich ja immer für was wesentlich Besseres hält, aber auch die Abneigung ist da beidseitig oder gegenseitig und eben da muss er auch das Ganze lösen oder sich überwinden und mit den Leuten in Kontakt treten, um dann den nächsten Schlüssel zu bekommen. Dann geht's weiter. Da sind sie dann in Budis Raum und der Raum, den fand ich sehr kryptisch. Da ging es eben darum, also sie sehen da erstmal nur unendlich viele Rüstungen und da geht es dann darum, dass Budi eben da auch seine Probleme überwinden muss oder versucht die zu überwinden und funktioniert natürlich auch irgendwann. Und dann bekommst du wieder einen Schlüssel und dann beginnt so die richtig krasse Metaebene. Da muss ich sagen, da bin ich inhaltlich auch mit meinen Notizen ein bisschen ins Straucheln gekommen, weil da... Soll ich? Da wurde es dann sehr kompliziert. Also mach du gerne, Biene, ja. Ah, pass auf. Das ganze Ding war ja, ich weiß jetzt nicht, war irgendein Portal oder so. Ah, genau, die haben ihre vier Schlüssel gehabt ja dann und sind dann rein und sind dann in die Villa Moriton rein und es spielt sich im Prinzip die Handlung des ersten Moriton-Männer ab. Mhm. Aber es ist alles irgendwie mechanisch, die Leute sind in Wirklichkeit Holzpuppen, die sind an sind Marionetten, sind an Seilen, nicht Seilen, wie sagt man? Ja doch. An Fäden also und Fäden. Ja. Genau. Und es ist wie ein Puppenhaus, also da ist kein Dach drauf und wenn sie nach oben gucken, hören sie ein Wimmern, hören sie wieder einer vor sich hin wurschtelt mit seinen Notizzetteln und so weiter und so fort. Und das ist, ja, das Ganze, ich fand das mega genial. Mich hat es auch sofort erinnert, du als Merch-Zuständiger, Niki, wirst dich wahrscheinlich erinnern. Ja, es gab dieses T-Shirt, wo Hauke es gab, genau, über dem es gab Buch früher mit dieses einem T-Shirt. Marionetten, genau, ja. Ja, da musste ich als sofort dran denken. Quasi. Ja. Das genau. Hätte ich mir früher auch ganz gern geholt, aber da war ich auch noch Studentin, weil ich das so schön fand. Also das ist im Prinzip genau das. Hauke sitzt über ihnen und dirigiert sie. Und als sie das dann checken, gehen sie dann hoch und versuchen mit ihm zu interagieren, wenn ich mich richtig entsinne. Moment. Ich habe eine Frage. Wollen wir generell jetzt alles allgemein erstmal weitererzählen oder wollen wir jetzt schon die einzelnen Sachen so in die Tiefe gehen? Oder? Weil ja, was dann passiert ist. Okay, also Buddy geht dann hoch, vermeintlich hoch zum Spielleiter, was dann dazu führt, dass Hauke sich auf Buddys Platz setzt und sie kurz die Rollen tauschen. Das war sehr witzig, das war auch alles spontan, wenn ich es richtig weiß. Und danach gehen sie dann raus zum nächsten Abschnitt quasi schon. Genau, das nächste Mal Tag. Männer, weil Purgisnacht. Und das war jetzt dann wieder so ein bisschen, ja, also der Monsieur Tesserac hat da dann was in der Hand gehabt, was er als was anderes gesehen hat. Und die anderen mussten ihn davon abhalten, dass er die sich mit dem Dolch ersticht, weil er absticht. Ja. So, und, ja, und dann da war es dann im Prinzip, da war es dann im Prinzip zu Ende, weil es drum ging, sie mussten, glaube mit ihm durchs Portal gehen. Wenn sie ohne ihn durchs Portal wollten, wurde es immer wieder kleiner. Nee, nur bei Simon, weil der noch nichts für ihn getan hat. Also es ging darum, dass die alle was für Monsieur Tesserac, also für Ede, machen. Und er hatte noch nichts gemacht, deswegen sollte er ihn da raustragen. Das war Haukes Idee, hat er gesagt, und was wäre, wenn. Okay, das hätte ich dann irgendwie vergessen. Ja, gut, auf jeden Fall hat das dahingehend dann Sinn gemacht, weil diese ganze Sache wohl den Fiebertraum symbolisieren sollte, den Eddie nach dem Walpurgisnacht-mordeten Männer gehabt haben soll, was ich schon nicht mehr wusste, weil es 30 Jahre her ist. Für mich hätte es auch total Sinn gemacht, wenn das jetzt einfach nur der Traum ist, den sie da haben, als sie nach dem ersten Teil von Scharlatan und Schöpfer eingeschläfert werden. Nee, ich dachte, das war auch so, weil es wird ja dann gesagt, ihr wacht auf, ihr erinnert euch an nichts außer Ede, du erinnerst dich vage an aber Hauke hat gesagt, dass das Eddies Fiebertraum aus Walpurgisnacht sein sollte. Ja, okay. Und die ganze Zeit war, ich glaube, da war das Problem eben jetzt die Reihenfolge, in der das Ganze jetzt stattgefunden hat. Ansonsten wäre es ja unabhängig von den beiden eigentlichen Abenden gewesen und so konnte es irgendwie in der Mitte dann noch verbinden, weil sie eben alle bewusstlos waren. Ah ja, und, so wird vielleicht ein Schuh draus. Jetzt haben sie halt also gerade geschlafen, deswegen konnte man den Traum einschieben. Genau. Ja, hätte er jetzt, genau. Dann musst du ja so ein paar Sachen umdoktern. Also wenn wir jetzt noch mal Stück für Stück durchgehen. Wir haben die Szene mit der Familie, mit den Brüdern. Wer kriegt die Namen noch zusammen? Ich nicht. Die Zwillinge François und François? François gab es doppelt, das war richtig dumm. Am Schluss dann dreifach, weil sie dann irgendwie, also ja, das haben sie verkackt. Mein Eddies Charakter selbst auch François heißt, er ist der François Guillaume. Ach so. Ja. Er war selbst der dritte François. So. Oh, okay. keine Ahnung. Ja, weiß ich nicht. Ja. Mich nur gewundert, dass keiner Bruder Jakob hieß. Wer hat sich eigentlich angeboten? Aber naja. Na, Ida hat halt so nach französischen Namen überlegt. Ja, ja, klar. Hätte er halt Jack genommen. Das geht ja auch. Ja. Naja. Ja, ich weiß den Namen nicht mehr, aber war auch nicht relevant. Ich fand generell sehr witzig, wie zynisch vor allem Nils in diesem Abteil der Geschichte war. Und ich habe mich irgendwie gedacht, vor Live-Publikum sind sie doch noch mal härter drauf, als wenn sie einfach so in so einem normalen Abend ihre Gags machen. Mhm. Das fand ich sehr witzig. Deswegen hat mir, glaube ich, der erste Abschnitt auch am besten gefallen. Ich fand das auch schön. Ich fand es auch irgendwie irgendwie rührend. Ja. Wie sie dann auch mit den, also wie sie mit den Kindern auch umgehen und so. Und man führt so durch und man weiß, die sind dann alle, also das wird ja nix. Die sind ja dann, ne? Ja. Später nicht mehr dabei. Alle. Genau. Also das fand ich schon auch ganz anrührend und ich fand auch so dieses Element, ja, das sind alles irgendwie dann doch freche Kinder und die sagen dann so, ja, ich hab den Schlüssel gar nicht, den hat mein Bruder. Ja. Nee, ich hab's nicht, der hat's. Es war ganz süß gemacht. Mhm. Und ich fand auch vielleicht schon mal, um das Zusammenfassende zu dem Abend vorwegzunehmen, ich fand das Beste von den dreien. Wir haben sehr viel gelacht. Und ich fand auch, also man kann sagen, es ist so ein bisschen, ja, so ein bisschen Klischee, Unterbewusstsein und Konflikte und so, ja. Finde ich auch. Fand es aber ganz schön gemacht. Ich war dann auch, kommen wir später nochmal dazu, ich vorhin ganz irritiert, dass Stefan gesagt hat, das vom Budi fand er am ominösesten, das fand ich am ausdrucksstärksten so von diesen Räumen her, muss ich sagen. Ja, also das schon, aber jetzt von dem Inhalt her, deswegen hatte ich auch gemeint, fand ich jetzt Eddies Part da am besten, weil da die Story so am greifbarsten war oder auch am emotionalsten, wie du jetzt gerade gesagt hast. Bei den anderen dreien fand ich es irgendwie, es musste dann abgehakt werden, aber es ging um nichts. Genau, ist keiner gestorben oder so. Und da ging's auch irgendwie schnell durch. Beim ersten haben sie ja wirklich Rätsel lösen müssen oder viele Rätsel oder da erstmal durchkommen und so weiter und erstmal erkennen, wo sie überhaupt sind oder so. Und gab auch eine richtige Charakterinteraktion. Es war in den anderen Räumen ja nicht so wirklich. Ja. Ich finde, also das war ja auch in dem ersten Raum mit dem Globus, dass sie den Globus finden mussten. Ach so, stimmt, da war ja dann der Schlüssel versteckt, ja. Den habe ich mir insgesamt auch aufgeschrieben. Ich fand das schade, dass es gab ja unterschiedliche Stellen, wo diese Sachen im Set positioniert waren. Dass das immer so Momente waren, außer bei den Sachen, wo es an Personen versteckt war, wo Hauke gesagt hat, ja, dann geh jetzt da mal hin und hol's da raus. Ich hätte es cooler gefunden, aber da bin ich vielleicht auch zu Exit-Game trainiert, wenn die selber hätten draufkommen müssen, dass sie jetzt den Globus, der da steht, nehmen müssen. Aber vielleicht sind meine Hoffnungen auch so ein bisschen zu hoch. Ja, okay. Ich habe es mir dann auch gedacht, nachdem Hauke sich selbst beschrieben hat und sie erstmal nicht drauf gekommen sind und das Publikum heftig in Richtung Hauke winken musste. Ja, ja. Also erstens bist du nicht drauf geeicht, dass du während einer Live-Sendung dich frei bewegen kannst, weil eigentlich immer nur darum geht, was sieht die Kamera, was sieht die Kamera nicht. Aber nach dem ersten Mal? Ja, don't know. Hatte also auch irgendwie das Gefühl, sie wollten einfach nur noch irgendwann durchkommen, wenn du da so 3 Stunden sitzt. Ich weiß es nicht. Ja, wäre schon schön gewesen, das stimmt, aber es hat jetzt für mich auch keinen Abbruch getan, dass sie es nicht selber gefunden haben. Ja. Ja, also, genau. Wie gesagt, ich fand Eddies Abteil immer noch am schönsten. Ein bisschen komisch fand ich, dass der zweite Raum dann wieder mit Eddie so krass verbandelt war. Weil das Gefühl hatte ich dann später irgendwie nicht mehr. Ja. Wie meinst du? Der zweite Raum war ja eine alte Arbeitsstätte von Eddie, laut Hauke zumindest. Ach so. Also es war wohl ein Sanatorium, wo du meinst, früher gearbeitet hat. Also du meinst rein räumlich mit Eddie verbandelt, weil inhaltlich ging's ja eigentlich nur um Eddie, aber... Naja, aber inwieweit geht's denn bei dem Raum, wo Simon die Bettler beschwört oder einredet, hat ja Eddie historisch nichts mit zu tun. Ja, nee, ich weiß schon, was du meinst, da gebe ich dir recht. Ja. Ja. Genau, also der zweite Raum war eine Wirkungsstätte von Eddie, das hätte ich halt schön gefunden, wenn man das entweder gar nicht mehr dann macht oder eben durchgehend bei allen Sachen, Räumen, von den vieren zumindest. Dass er jedes Mal irgendwie noch so ein Bezug ist zum Doktor. Genau, also zumindest habe ich es nicht verstanden, warum es nach den ersten 2 dann auf einmal nicht mehr war. Das war halt das, was mich eher verwirrt hat. Ja, das Nils, ja. Also im Was wäre wenn, hatte Hauke ja erklärt, dass er sich da an diesen, an diesem psychoanalytischen Konzept von Unterbewussten, Unbewussten und Bewussten orientiert hat. Ja, das habe ich zwar gehört, aber das konnte ich ihm gar nicht glauben. Also da hatte ich, also ich kenne ja so Erklärungen von meinen eigenen Spielleitern und die denken sich da immer so viel Sachen rein, wo man immer so denkt, das kam jetzt aber gar nicht rüber. Also hätte er das nicht gesagt, wäre mir das nicht aufgefallen. Hätte er einfach gesagt, das sollte jeder seiner Freundin eine Challenge für ihn lösen, hätte ich das auch geglaubt. Also ich fand schon, dass man gemerkt hat, dass das so psychoanalytisch so ein bisschen inspiriert ist. Na, wollte er gerne, ja. Aber dass das Unterbewusste, das Unbewusste und das andere sein sollte, das hätte ich jetzt, ohne dass er es gesagt hat, nicht geschnallt. Vielleicht bin ich auch besonders einfältig, das macht sein. Nee, also es ist ja, also Psychoanalyse ist nicht mein Bereich, aber Psychologie ja schon. Ja, also ich finde es schon durchaus nachvollziehbar, dass du auf der einen Ebene hast du irgendwie die Kindheitserfahrungen und das andere waren ja mehr so die durchgehenden Konflikte von den anderen. Also bitte jetzt, wenn jetzt jemand Ahnung von Psychoanalyse hat, das ist überhaupt nicht mehr im Feld, da bin ich im Wording auch nicht so richtig drin. Finde schon halbwegs nachvollziehbar, aber es du merkst. Ich hätte das jetzt halt nicht gebraucht, die Erklärung. Nicht, also, ja. Ja, ich finde es als Grundgerüst für die Story war es für ihn sicherlich hilfreich. Und vor ja, dem aber Hintergrund dadurch, fand ich dass er es jetzt am Ende gesagt hat, dass er es darauf aufgebaut hat, finde ich, guckt man da noch mal viel kritischer drauf. Also hätte ich diese Info jetzt nicht gehabt, hätte ich es als gut abgehakt und fertig wäre es gewesen, so, weißt du? Jetzt denke ich mir halt erst, na, war das jetzt dann wirklich sein Unbewusstes und sein Unterbewusstes und die dritte Ebene, war die denn jetzt wirklich die? Also eigentlich waren es doch alles nur Räume, die Leute durchlaufen mussten. So. Also, hätte er nicht gesagt, dass es darauf basiert, hätte ich es viel weniger kritisch mir angeguckt. Also mir geht's jetzt so, aber ist ja auch nicht so wichtig. Ja, kommen wir nochmal zu den Räumen zurück. Wie fandet ihr denn die anderen Räume? Ja. Jetzt haben wir lange über Eddies Raum gesprochen. Ja, also das mit Nils und Co. Ich wusste gar nicht, ob man vorher schon wusste, dass er einen Sohn hat oder ob das on the fly sich ausgedacht wurde. Ich bin mir nicht sicher, ob das tatsächlich irgendwie Kanon ist oder ob das jetzt nur irgendwie quasi Teil dieser Challenge war. Also ich glaube nicht, dass der jetzt unbedingt quasi auf der Wirklichkeitsebene von Morton Manor ein Kind hat. Er war auf jeden Fall sehr überrascht, oder mal eins hatte, er war auf jeden Fall sehr überrascht, dass er dann eins hatte. Und ich fand, er hat das gut gespielt, weil er hat ja immer quasi das Gegenteil von dem gewürfelt, was er gerne wollte, hatte ich das Gefühl, und hat das dann aber trotzdem jedes Mal gut ausgespielt. Also wenn Hauke ihm gesagt hat, ja? Das war auch die Stelle, bei der wir dann eingeschalten haben. Also es scheint so lustig gewesen zu sein, dass wir uns entschieden haben, dran zu bleiben. Ah ja, siehste. Ja, war natürlich auch ein bisschen eklig, wie das immer so ist, wenn so menschliche Wesen ohne Gesicht beschrieben werden und ohne Gliedmaßen. Das ist immer ein bisschen gruselig, finde ich. Ja, genau. Der Schlüssel war ja dann bei einem Oliver aus dem Publikum versteckt. Da haben wir vorhin schon gesagt, weiß nicht, ob das so cool war, Vor- und Nachnamen zu sagen. Hat denn eigentlich nur noch die Adresse gefehlt. Ja, weiß nicht, ob man das so machen muss, auch bei der zweiten Person später vielleicht einfach vorher sich einen Tarnnamen überlegen oder so. Vielleicht wollen die Leute ja gar nicht, dass ihr Klarname im Netz ist. Aber vielleicht war das ja auch schon Decknamen und wir wissen es einfach nicht. Das kann natürlich sein. Da muss ich sagen, die Idee fand ich ganz cool, weil die Leute wussten das ja selbst nicht, die dann aufgerufen wurden. Weil, wenn ich das richtig verstanden habe, da haben ja ihre jeweiligen Partner oder also Begleitung den Schlüssel irgendwie bei den Leuten, an den Leuten, in den Taschen von den Leuten versteckt oder so irgendwas. Ja, und genau. Dann hat Hauke quasi aus dem Nichts gesagt, ja, hier, Oliver, so und so, schau doch mal, du hast einen Schlüssel irgendwo. Das ist, glaube ich, aber auch das Problem, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass da mehr als ein Oliver im Publikum sitzt und dann fangen alle an, hektisch Schlüssel zu suchen. Ja, aber es war jetzt nicht so ein Riesenpublikum, aber ja, kann gut sein. Keine Ahnung, kann man da nicht sagen, du Mensch mit der gelben Karte oder so? Man kriegt halt einer eine gelbe und einer eine grüne Karte oder so. Also ich will ja nur nicht, dass deren Daten öffentlich ins Netz gepustet werden. Sei denn, das ist für die okay. Ja, aber bin ich bei dir. Also die hat man ja wahrscheinlich nicht gefragt, aber da hingen wahrscheinlich Schilder. Mit Namen, wo sie sich eins nehmen konnten. Nein, also als wir damals bei Beans on Ice waren, war das so, dass da so Zettel hingen, wenn er jetzt hier durchgeht, dann sei der vielleicht on tape. Naja, dass man on tape ist, ist klar, aber da steht ja nicht dein Klarname in der Bauchbinde, nur weil du gefilmt wirst. Also ich finde das schon nochmal was anderes. Ja, ist ja wurscht, aber ja. Aber jetzt davon unabhängig, wie fandet ihr denn die Idee allgemein mit den, also dass die Schlüssel im Publikum sind? Oder zwei das fand Schlüssel ich gut. Sind. Ja, ich schätze das halt, einmal hätte mir auch gereicht irgendwie, aber ja, keine Ahnung. Ja, wobei die Interaktion jetzt mit Budi und der Dame, das fand ich ganz süß. Ja. Man hat, also ich hatte so den Eindruck, so ganz, so viel Körperkontakt oder so wollte sie jetzt da auch nicht, aber ganz ehrlich, wenn du das mit mir gemacht hättest und ich jetzt vorher nicht gewusst, eins hätte ich den Schlüssel ewig nicht gefunden, wenn mir den einer in die Handtasche gesteckt hätte, weil ich da so viel Zeug immer drin habe. Und zwei wäre ich komplett überfordert gewesen. Ich wäre dann, glaube ich, nicht vorgegangen. Also wäre ich, glaube ich, im Freeze gewesen. Und drittens weißt du halt auch, dass alle bis quasi gestern Corona hatten, ne? Ja, okay. Ja, gut. Das kommt vielleicht noch dazu. Weiß ich nicht, wie weit das noch reinspielt. Aber das ist egal, wenn du da 3 Stunden mit denen im gleichen Raum sitzt, dann ist es wurscht. Ja, gut, kann sein, ja, ist schon richtig. Ich fand auf jeden Fall sehr schade, ist mir gleich am Anfang aufgefallen, dass ich keine Karte bekommen habe. Ich wäre da schon sehr gern dabei gewesen. Dir ist direkt also, am Anfang aufgefallen, dass du nicht reingelassen wurdest. Nee, ich wusste schon, dass ich nicht dabei bin. Und erst war es mir so egal, weil ich dachte, ach naja, wird schon nicht so doll sein. Aber als ich dann die Kulisse gesehen habe und die Musik gehört habe und so, da fand ich schon alles, war ich schon wieder traurig. Hab gedacht, das finde ich nicht so schlimm, aber ja. Was ja auch cool war, ist, dass Hauke mit dem Publikum also geheime Zeichen vereinbart hat, um das Publikum dann zu gewissen Reaktionen zu führen. Das ist mir ehrlich gesagt gar nicht aufgefallen. Mich hat es ehrlich gesagt genervt, wie oft das Publikum, also ich nicht, aber ich habe auch nicht drauf geachtet, aber ich habe halt gehört, dass die ganz oft reinrufen und das hat mich genervt. Ja, aber die sollten das ja scheinbar. Ja, und da habe ich gedacht, okay, diese Reaktion, also diese Yay und Buh und was auch immer, ist spontan. Und da war ich schon ein bisschen verwundert, aber war es ja dann gar nicht. Fand ich interessant auf jeden Fall. Hätte mich jetzt auch gewundert, wenn so viele Nerds... Wenn so viele Nerds spontan irgendwas machen gleichzeitig, es wäre auch sehr komisch. Ja. Also das muss schon irgendwie koordiniert gewesen sein. Mhm. Aber dass es Zeichen von Hauke gab, haben sie auch selber gesagt, dass sie das bis zum Schluss nicht gerafft haben. Also sie wussten schon, dass das wahrscheinlich irgendwie abgesprochen ist, aber dass das jetzt damit zu tun hat, ob er sich ans Ohr fasst oder an die Nase, das haben sie nicht gerafft. Das habe ich aber auch nicht gerafft. Sowas könnte ich aber auch nicht machen, weil ich würde mir sowieso dann ständig irgendwo ins Gesicht fassen und das Publikum ich glaub, die ganze Zeit weiß gar nicht, was machen will. Merkst schon, wenn 100 Leute johlen. Ja. Das ist eine gute Konditionierung, das stimmt wohl. Kratzt du dich am Ohr und einer schreit, da weißt du, oh, ja stimmt, da war ja was. Ja. Naja. Am Ende ist es so, dass immer, wenn einer schreit, du dich am Ohr kratzen musst, das ist dann auch blöd. Naja, vor allen Dingen, das war ja auch das Ohr, in dem Hauke seinen Sendeempfänger hatte, wo er die Regie und so drauf gehört hat. Da habe ich mir gedacht, das wäre ja ziemlich doof, wenn das Ding einfach mal verrutscht und dann fangen alle das Buhen an oder das Klatschen. Ja. Tja, nun. Hat ja alles hingehauen, was das angeht. Ja, wollen wir Simons Raum weiter besprechen? Ja. Der beziehungsweise hat er ja zweimal eine Tür aufgemacht, wo ja das Gleiche drin war. Ja, das war schon sehr plakativ. Fand ich aber gut, hat bei Simon halt sehr gut gepasst. Gab es viele Gags wieder in Richtung Armut, ob die nicht alle Armen in einen Raum gehen könnten, das fand ich sehr gut. Es war ein bisschen FDP-Vibes, habe ich da gespürt. Weiß auch nicht. Ja, auf jeden Fall ging es dann darum, dass er den Armen irgendwie helfen muss oder so, ne? Ja, er musste sie irgendwie auch umarmen. Genau, also er muss irgendwie mit den Bonden so, das war so seine Aufgabe. Und sie halt auch Aufgabe. Sie auch umgekehrt mit ihm. Also das war ja, was ich vorhin gesagt habe, es war so eine gegenseitige Abneigung. Aber irgendwie, warum war es denn nicht so, dass er für Eddie was tut? Also das raff ich irgendwie nicht. Am Ende hat ja noch gefehlt, dass er für Eddie was getan hat. Aber es war ja in seinem armen Raum überhaupt nicht möglich, oder? Ja, nee, nicht in dem Raum. Ich krieg's jetzt auch nicht mehr zusammen, was die anderen gemacht generell haben. Vielleicht, die haben Budi hat die Füße massiert schon da in dem ersten Raum, glaube ich. Ja, und stimmt, was jetzt Nils gemacht hat, weiß ich nicht, aber... Das war jetzt nicht so gedacht, glaube ich, dass in den Räumen. Ich glaube, es ging Hauke eher darum, dass die halt freundschaftlich, ne, Freundschaft 1000 hinterher und das geht halt nicht, wenn du dich gar nicht einbringst. Ja. Ja, ich fand Simons Raum auch okay, aber diejenigen, die für mich wirklich gut funktioniert haben, so von der emotionalen Ebene her, lustig waren die alle. Waren das erste mit den Geschwistern und Budis Raum. Ja, das stimmt. Na, dann kommen wir doch jetzt zu Budis Raum, weil da habe ich irgendwie gar keine Erinnerungen mehr dran. Ja, pass auf. Da war es ja so, dass Hauke das erstmal vollkommen falsch erzählt hat, weil die anderen das nicht sehen. Aber er ist rein und hat einen Raum voller Ritterrüstungen gesehen. Ja. Und da ging es ja drum, dass er sich nicht zeigt, deswegen auch Ritterrüstungen, ne? Fassade aufgebaut und so weiter und so fort. Und dass die dann erst sichtbar wurden, als er seinen Namen gesagt hat und so weiter und so fort. Mhm. Also da ging es um sich zeigen und dann hat er ja auch, ich krieg's auch nicht mehr ganz zusammen, wie das dann mit seiner ehemaligen Liebe zusammenkommt, aber im Prinzip ging es darum, er versteckt sich immer. Er versteckt sich ja so schlimm, dass er seinen Reichtum nicht mehr, sondern sich lieber Simon unterordnet. Als Butler. Genau. Ja. Ja. Und ja, das war der ganze Punkt und das fand ich ganz schön gemacht. Zum einen mit den Rüstungen, weil das halt, das ist auch so ein Bild, was Patienten gar nicht so selten benutzen. So von Rüstung und Ritterrüstung und wenn es um dieses Fassade-Thema geht. Ich fand das ganz schön gemacht. Und ich fand es auch ganz süß mit der Liebe dann und mit der Frau aus dem Publikum. Es war ganz süß. Mhm. War auch so respektvoll jetzt. Wenn ich es richtig erinnere, ich kann mich auch voll falsch erinnern, aber ich glaube, sie hat ihm nur so irgendwie die Hand hingehalten und es war jetzt nicht so krass, hey, jetzt komm mal hier, Umarmung oder so. Ja, ich glaube, da das habe ich auch so in Erinnerung. Da war es, glaube ich, auch irgendwie so, dass beide nicht so genau wussten, was sie machen sollen, weil er jetzt mit alten Liebe. Naja, wenn du jetzt offiziell der Liebespartner bist. Ja, eben. Das war schon wirklich cool. Und da, ja, muss ich auch sagen, also emotional war das schon auch stark, der Raum. Da gab es ja auch irgendwie, ich glaube sogar von Eddie, hat er da 2-3 Sätze gesagt, die dann schon sehr deep waren und die da auch so ein bisschen mit Booties, also wirklicher psychischen Problemen dann ein bisschen korreliert haben. Also das war schon, war schon heftig. Glaube, ich fand es deswegen ein bisschen unterwältigend, weil Buddy ja die Idee hatte, dass er keinen Raum hat, weil sein Leben ja sowieso ein einziges Trauma ist. Ja, okay. Und Hauke ja auch eingeräumt hat, dass das die beste Idee gewesen wäre. Und dann war mir das mit den Rüstungen, glaube ich, auch gar nicht mehr so wichtig, weil wenn das eh nur die zweitbeste Lösung ist. Also ich glaube, das ist in meinem Kopf. Nee, natürlich nicht. Aber ich glaube, so habe ich gedacht. Das eine ist ja so die depressive Seite, oh, ich bin eh nicht wichtig. Und das andere ist ja eher so dieses Selbstwertding, würde ich sagen. Ja, na klar. Na so diese sich verstecken, nicht zeigen. Aber dann hat Hauke das mit der, das wäre die beste Lösung, vielleicht auch einfach falsch gesagt. Naja, ich glaube, da gibt es jetzt sehr kreative Prozesse, selbst nicht Mathematik. Ja, nee. Und dann ging es ja weiter auf diese Metaebene und das fand ich, also da hat er mich gehabt, weil eben genau diese Assoziation mit dem Shirt und so dann sofort da war und als sie dann... Da hat er sich ja auch richtig lange lustig gemacht, wo er immer mit NPCs gesagt hat, ich habe euch den Brief geschrieben, aber das habt ihr nicht rausgefunden, weil ihr irgendwie, zu unfähig seid, ne? Ja, allgemein hat er sich da mega lustig gemacht, auch wie er dann mit Budi die Plätze getauscht hat, dann beim Würfeln da dauernd daneben gewürfelt hat. Immer und, daneben geworfen, laut gegessen, und, dumme Fragen gestellt. Ja, das war schon sehr lustig. Da fand ich, mir war das ein bisschen zu meta am Anfang. Oder was heißt am Anfang eigentlich fast durchgehend, aber da waren die witzigsten Szenen dabei, auf jeden Fall von dem ganzen zweiten Abend. Nee, das also war, ist ja zu... eh ein Traum. Ja, klar. Ja. Das schon. Also es war mir nicht zu meta, dass sie ihren eigenen Spieler da treffen können, das fand ich cool. Ich fand, er hat sie ein bisschen doll runtergemacht, indem er jedes Mal jetzt sich verwürfelt hat und jedes Mal diskutiert hat bei allen. So sind sie ja nur wirklich nicht. Er tut ja, als könnten sie nicht gerade auslaufen. Also, ja, Moment. Es wurden sehr viele Tiers und Bierz-Abenteuer gespielt, bis sie mal wussten, ob hoch oder niedrig aber Würfeln bei gut Männer oder schlecht war das doch ist. Nicht mehr, ja, aber bei Molten Männer war das doch nicht mehr so. Das war ja eine Replikation von Molten Männer. Ne? Und die haben sich wirklich die häufig neben cool. die Schale gewürfelt. Also das kann man jetzt nicht... Das haben die in dem Abenteuer sehr aktiv... Nein, ich fand das spot on. Und Ich fand das so genial. Ich hätte es noch lustig gefunden, wenn Budi noch ein bisschen mehr tatsächlich als Spielleiter irgendwie gemacht hätte. Aber das hat er, glaube ich, noch nie gemacht, oder? Auf hohem Niveau. Ja, also theoretisch, aber da muss ich natürlich in den Unterlagen auskennen, ist natürlich alles offen auf dem Rechner. Ja, also sowas on the fly. Ja, da war ich mir nicht sicher. Ich glaube, so clever war Hauke dann auch, dass er die wichtigen Sachen... Ja. Budi, oder was? Ja. Er saß ja vorm Rechner. Ja, aber Hocke ist wahrscheinlich so clever, dass er die wichtigen Sachen zumacht oder minimiert oder so. Also ich glaube nicht, dass er da... Glaube ich nicht in der Situation. Ich glaube, das ging zu schnell. Na gut. Also müsste man ihn fragen, war's wohl, wie war die WhatsApp-Nummer? Auf jeden Fall war der ganze Puppenspieler-Arc war wohl improvisiert. Es gab irgendwelche Zettel, die das Publikum geschrieben hat. Ach ja, stimmt, das hat noch gar nicht mit gesagt, irgendwelchen Begriffen. Ja, das kam auch irgendwie nur so halb raus, hatte ich das Gefühl. Mhm. Also am Ende hieß es, diese Zettel habe ich vom Publikum bekommen und da standen Begriffe drauf, die sie gerne wollten, dass sie eingebaut würden oder so. Und da stand unter anderem Puppenspieler drauf und deswegen kam der ganze Puppenspieler-Arc wohl überhaupt, ja. Fand ich sehr gut. Also sehr viel, also wenn du dir das nochmal anhörst, sind sehr viele Begriffe davon einfach improvisiert gewesen von Anfang an. Schon so Sachen wie Banane oder die Handschellen in dem Puppenspieler-Arc sind auch von einem Zettel. Und ich muss sagen, das hat es für mich fast so ein bisschen, also nicht wirklich, aber ich hätte es genialer gefunden, wenn er es tatsächlich geschrieben hätte. Und wenn er nicht spontan gesagt hätte, ich weiß nicht warum, man könnte ja auch sagen, nee, es ist viel besser, wenn es einem spontan einfällt, aber weiß nicht, ich finde halt dachte krass, jetzt, dass ursprünglich er hat sich's schon ausgedacht gehabt und wäre damit auf den Zettel hergekommen. Weil ich fand halt diesen Moment, wo sie Rollen tauschen, auch so genial. Ja, ich finde es halt krass, dass er das alles spontan einbauen konnte, diese ganzen Begriffe, die er ja vorher nicht kannte und sowas wie Puppenspieler einzubauen. Das war ja schon ein richtiger krass, Abschnitt quasi. Also das war ja ein richtiger, weiß nicht, was hätte sie denn sonst gemacht? Sonst wären die vier Räume gewesen und danach wäre Schluss gewesen oder was? Also sonst oder wären sie noch nach Mauerten Männer gewesen zurück für Eddie. Hä, wieso? Dass der auch nochmal ein selber, ja, weiß ich auch nicht. Der hätte nochmal einen extra Raum gehabt. Ich glaube, das wurde so im Was-wäre-wenn gesagt. Oh, oder sein. Danach, also eins von beiden, weil ich dann auch gedacht habe, naja. Also wenn das nicht gewesen nicht so wäre, dann hätte ich, dann wären sie doch wahrscheinlich auch nicht mehr nach Mauten Männer zurückgereist, oder? Also, Nee, okay. Also denk nicht, ja, denk, weil, die wären dann halt irgendwo anders gelandet. Ja. Ich glaube, das war improvisiert, wenn ich es richtig verstanden habe. Also ja, der Abend halt auf alles stark. So lustig. Das finde ich halt übelst stark, dass das so improvisiert wurde und dass dann auch die Plätze getauscht wurden und so. Das war schon richtig krass. Das war so ein Highlight, wo ich auch wieder dachte, jetzt dabei sein, das ist ja fast so historisch wie Blauke. Das ist schon cool. Ja, aber im positiven Sinne. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Sagen wir mal so, in dem Moment hatten alle so Spaß, kurz bei Blauke. Dann war es fürs Publikum unangenehm und hinterher für. Nee, Hauke hatte währenddessen, glaube ich, genug Spaß. Hinterher war, glaube ich, eher das Problem. Na, ich glaube, als sie das so langsam von der Bühne geführt haben, hat er auch gemerkt, oh, ich hab's verkackt. Der arme jetzt Mann. Jetzt wird halt nur also noch Brause getrunken und dann, obwohl er irgendwo gesagt hat, dass er auch überlegt hat, ob er jetzt zum Live mit so einem 12-Liter-Krug aus Spaß oder so kommt. Ja, ja, das hat er on Show gesagt. Da habe ich eigentlich auch die ganze Zeit schon dran gedacht, okay, irgendeinen Gag in die Richtung muss er doch machen. Aber naja. Ja, schon. Der oder hat gesagt, der hat sich oder so. Ich fand das schon okay, so wie er es angesprochen hat. Er hatte gemeint, er hat ewig, sich überlegt, ob er jedes Mal ein größeres Glas dann quasi hat nach jedem, keine Ahnung, nach jeder Werbepause oder so. Fällst du erstmal betrunken von der Showtreppe? Ich glaube, da wäre halt ein ganz normales Getränk drin gewesen in der ganz normalen klar, Menge. Aber es wäre ein cooles Opening gewesen. Naja, gut. Ich glaube, Abend 2 können wir auch abhaken, oder? Haken drunter. Ja. Ja, gut. Ich denke doch. Achso, doch, eine Sache wollte ich noch. Es gab ja auch die eine Stelle, wo der Schlüssel in Haukes Brusttasche war. Das hatte ich ja kurz schon mal angeschnitten, dass wer auch immer den, ich weiß gar nicht mehr, was Simon oder Eddie, den finden sollte und es war relativ Simon. Schnell. Weil Simon mit seinen Liebesskills. Relativ schnell klar, dass das nicht, dass das Hauke war. Aber ich war am Anfang auch irritiert und zwar, weil Hauke beschrieben hat, er hätte ein graues Hemd an. Und er hatte ein grünes Hemd an. Und deswegen meine Frage, hat Hauke irgendwie eine Farbsehschwäche, Rot-Grün-Schwäche? Keine Ahnung. Das weiß ich nicht. Aber also da habe ich sofort verstanden, dass Hauke selbst gemeint ist. Da fand ich es so lustig, wie verwirrt Simon war, der da wirklich angestrengt ins Publikum guckt. Okay, wir hatten im Hintergrund siehst du schon alle vier, die so facepalmen. Ja, Genau, also das war gut, dass Publikum da war, um in die Richtung Hauke zu zeigen, glaube ich. Ja. Nämlich hat es nur irritiert in dem Moment, weil er gesagt hat, mir war auch klar, dass es um Hauke geht, aber ich habe gedacht, hä, der hat doch kein graues Hemd an. Sah schon sehr grün aus, aber kann auch sein, dass es in der Kamera irgendwie einfach falsch eingestellt haben. Also das kann auch viel verändern immer. Weiß jetzt nicht, wie es vor Ort gut, aber war. Also das, keine Ahnung. Ich hätte gesagt, dass das ein olivgrünes Hemd war, aber man möge mich berichtigen. Ja, hätte ich jetzt auch gesagt, aber ich kenne halt auch nur das Bild aus dem Stream. Ich weiß nicht, wie es live ausgesehen hat. Ja, also kann sein, aber ich hätte gedacht, weil er hat ja dann auch noch nachgeschoben später. Es ist leicht grünlich oder so. Ja, okay. Das hat mich auch kurz irritiert. Aber es war auch sehr süß. Es war wieder so ein klassischer, ist hoch oder niedrig würfeln gut, Moment. Ja, genau. Also generell fand ich bei dem Live-vor-Publikum-Abend auch, dass die totale Kamera ein bisschen zu weit draußen war. Also die Leute waren irgendwie relativ klein an ihrem Tischchen. Ja, sie wollten man halt hat viel von diesem Tisch diese große LED-Wand zeigen. Kulisse sehen. Ja. Ja, cool. Aber man hat halt richtig viel leeren Tisch gesehen. Das war irgendwie nicht so spannend. Und Hauke war irgendwie komisch beleuchtet. Der saß ja den ganzen Abend unter irgendeiner Lampe gefühlt. Weiß nicht, ob das Absicht war. Das ist halt gerade bei so Leuten mit Glatze immer noch mal auffälliger. Obwohl er hat ja eine hübsche Glatze, aber es ist reflektiert halt. Das kann er ja nichts für. Ja. Naja. Gut. Das ist mir jetzt nicht aufgefallen. Na, dann ist doch super. Du bist wahrscheinlich auch nicht betroffen. Machen wir mal von weiter. Augen? Auch, ich meinte jetzt die Glatze. Noch nicht. Warte mal, was die Zeit noch so mit sich bringt. Siehste? Kommen wir zum dritten Abend. Ja. Da geht's wieder los. In dem Sanatorium wachen sie eben auf, entdecken einen medizinischen Bericht. Ich glaube, über den müssen wir nachher länger sprechen. Ich bitte darum. Ja, da hast du, Bien, ja, dir Notizen gemacht oder versucht, da eine Ordnung reinzubekommen. Auf jeden Fall erfahren sie da etwas über eine Person namens Balthasar S., die dann irgendwie übernatürliche Kräfte entwickelt und über Träume andere Personen beeinflussen kann und so. Da war schon relativ schnell klar. Und umbringt. Und umbringt, ja. Da war relativ schnell klar, okay, es geht um Strauß diesmal wirklich. Also er war dort, ja. Nicht laut Hauke im Was-wäre-wenn. Aber ich glaube, da hat er sich selber verwirrt. Ja, wie gesagt, wir sprechen über den Bericht dann auch mal. Auf jeden Fall wurden mit dem Bericht schon sehr viele Plotpoints, die jetzt abgehakt werden müssen an dem Abend, vorgestellt. Und da ging es dann los. Sie sind dann mit einer Kutsche, da fand ich übrigens den Kutscher eine sehr, sehr schöne Person. Da können wir auch noch mal drauf zu sprechen kommen. Erstmal geht's auf einen Friedhof, wo sie ein Grab ausheben müssen. Das Grab 66-6. Auch sehr, wie soll ich sagen? Subtil. Ja, genau. Und das hat dann Wilson natürlich ausgegraben. Dort haben sie dann wieder so eine Holzbox von Holzkern gefunden mit einem Armband. Mit einer Rune. Die Rune hat dann auch später noch eine Bewandtnis, war ja dann die zweite Rune, die sie gefunden haben. Nee, die dritte. Oder war das die zweite oder war das schon die dritte? Die zweite, die Armbanduhr war die letzte. Ah ja, okay, stimmt, ja. Gut. Von da ging es dann weiter auf den Markt zu einer Schmuckmanufaktur, wo dieses Armband eben gefertigt wurde und auch die Kette, die sie im ersten Abenteuer gefunden haben. Und darüber, über den Schmuckhersteller, haben sie dann auch wieder Hinweise bekommen, geht weiter zu einem Kaffeehaus, wo sie übrigens, das fand ich sehr schön, einen echten Strudel zu essen bekommen haben, alle vier oder alle fünf. Das war ein schöner Moment, ich fand's cool. Ja, weiß ich jetzt nicht. Also hat nicht gestört, aber ist alles so Aufwand. Weiß nicht, ob man den betreiben muss. Also muss ja im Tagesablauf noch irgendwie Kuchen backen, dann muss es irgendwer reinbringen. Ja, ja. Ich fand nur, also Hauke hatte Glück, dass er die Regie im Ohr hatte, um der Frau dann danken zu können mit dem Strudel. Weil das hat man richtig so rattern sehen, wie sie noch mal hieß. Ach so, Lydia war das, oder? Ich glaube, glaube. Auf jeden Fall hat er dann das noch rausbekommen. Ich fand es schade, sie war ja so schick angezogen, aber ihre Turnschuhe hat, durfte sie anbehalten. Das hat irgendwie für mich die Illusion zerstört, dass sie jetzt da wirklich Kellnerin ist in diesem Etablissement. Aber ja, kann man machen. Gut. Dort in diesem Kaffeehaus hat dann auch Budi nachträglich noch das eine Rätsel vom ersten Abend gelöst, nämlich dass die Gräfin und der Pastor was miteinander haben. War das für irgendwas wichtig? Nö. Nö, das war ich würde so das nicht als Rätsel bezeichnen und als durchaus unangenehm es war halt für alle Beteiligten. Es war einer der Sideplots, die wir vorhin angesprochen haben, die es am ersten Abend gab, die nicht herausgefunden haben. Und das hat sich da dann eben jetzt aufgelöst. War auch nochmal ein schöner Callback dahin. Gut, von da aus ging es dann weiter zu einem Bootsanleger, wo ein Geheimtreffen zweier Personen stattfinden soll, also einmal der Leiterin des Sanatoriums und einer geheimnisvollen weiteren Person. Vorher waren sie noch beim Herrn Oertel. Da hatte ich doch gesagt, das war doch diese Schmuckmanufaktur am Markt. Ach so, Entschuldigung. Ja, da war man schon. Dass er nicht so viel passiert, außer dass sie eben rausgefunden haben, dass er das gemacht hat und für wen er das Ganze gemacht hat, oder? Also sprechen wir da nochmal drüber, sonst sage ich jetzt gleich, dass ich das richtig lustig fand. Das war sehr lustig. Ja, können wir gerne direkt drüber sprechen, ja. Den haben sie ja quasi, oder Nils ist drauf gekommen, wenn man dem Geld gibt, dann redet er flüssig und dann hat er sein ganzes Geld laut Hauke diesem Mann gegeben und er hat dann auch gleich seinen Laden dicht gemacht und ist erstmal ein paar Jahre weggefahren. Ja. Das war richtig cool. Ja, und dann haben sie ja untereinander teilweise auch noch so kommuniziert, indem sie die Hand aufgehalten haben. Das fand ich schon sehr witzig. Ja, das war echt sehr, sehr cool, wie er dann auch mit dem Beutel gewackelt hat. Hier, das ist noch mehr. Ja. Genau. Erzähl uns noch mehr. Ja. Das war stark. Ja. Gut, zurück zum Geheimtreffen. Da gibt es dann den ersten größeren Kampf mit einem, wie hat er sich genannt? Also der Angreifer hatte eine Bärenhand, der Berliner Bär. Genau so hieß er. Also auch ähnlich wie Budi mit seiner Pavianhand. Und das haben den Kampf erfolgreich bestritten. Aus Versehen allerdings hat Budi dann die Sanatoriumsleiterin im Nachhinein noch getötet. War auch ein sehr, sehr emotionaler Moment, weil er das wirklich nicht wollte. Er wollte ja eigentlich helfen, beziehungsweise er wollte den Puls fühlen und hat dann kritischen Misserfolg. Ich habe auch nicht verstanden, warum er sie, ja. Aber gut, beim warum Puls er sie dann trotzdem eingedrückt. Ja, nö, er hat ja gefühlt und nichts gespürt und warum er dann versucht, sie wiederzubeleben, habe ich nicht verstanden. Also, da hilft es ja auch nichts, wenn er ihr auf die Brust drückt. Ja gut, aber er hat gedacht, er kann auch irgendwie was machen. Weiß nicht, hätte es, glaube ich, mehr Sinn gemacht, Eddie zu holen, weil der ja Arzt ist. Das auf jeden Fall, aber der kritische Misserfolg muss der irgendwie ausgespielt werden. Naja, auch sehr witzig, aber für Budis Charakter wieder, für Budis Charakter wieder sehr, sehr tragisch, die Szene. Ja, und schon, dort haben sie eben die Armbanduhr gefunden, genau. Und das war die dritte Rune, die sie dann zum Lösen des Haupträtsels gebraucht haben. Da sind sie dann direkt danach auch schon in das Stadtarchiv, wo dann das große Finale stattgefunden hat, in einem geheimen Raum oder geheimen Keller. Ich weiß gar nicht, war ja mehr als ein Raum. Aber wie groß, kann ich jetzt gar nicht mehr sagen. Das wissen wir noch nicht, denke ich. Ja, und dort sind sie, um es ganz kurz zu fassen, auf eine Beschwörung getroffen, die gerade im Gange war und die konnten sie dann noch abwenden mit Hilfe ihrer Runen. Und ihrer Freundschaft. Und ihrer Freundschaft wieder, ja, genau. Und mich richtig genervt, dass es da vorbei war, ehrlich gesagt. Ja, das war dann schon das Ende des zweiten Abends, also des zweiten Hauptabends. Richtig genervt, dass da nichts mehr passiert ist. Das, Ja, vor allen Dingen in dem Teil hatte ja nicht mal der Dämon irgendwie so richtig eine Relevanz. Nee. Das war aber auch genau so ein Punkt, wo es dann in der Story tatsächlich sehr gehakt hat, was, glaube ich, an dem Rumgeschiebe lag. Weil was Hauke gesagt hat, im Was wäre wenn, ist, dass es eigentlich das Sanatorium gar nicht gegeben hätte. Mhm. So in der Form. Und dass sie in Berlin eigentlich angekommen wären und festgestellt hätten, Paternostergasse 4 gibt's nicht. Ja. das wäre ja dann der logische Hinweis gewesen, dass sie diesen Paternoster 4 irgendwie finden müssen. Und dadurch, dass es aber dieses Sanatorium gab, war das für die schon so abgehandelt und die haben da gar nicht mehr dran gedacht und Hauke musste da sehr viel helfen, um sie in die richtige Richtung zu kriegen. Ja, und es war so ein bisschen schade, weil die ursprüngliche Idee war gut. Aber das ist aber, glaube ich, gar nicht das Problem. Also ich weiß nicht, ob es ursprünglich keine Schlafszene geben sollte. Ja, ich verstehe gerade auch nicht, was du meinst, was das mit dem zweiten, also mit dem Live-Abend zu tun hat. Na, bei Biene klang es gerade so, ja, als wäre das mit dem, ja, mach ja. ruhig. Normalerweise wäre es ja nach meinem Verständnis so gewesen, dass erst in der Woche davor die Haupt-Morton-Männer-Folge gewesen wäre und dann die Woche drauf diese Traumsequenz. Ja. Mhm. Das heißt, du hättest dieses, sie werden ohnmächtig nicht gebraucht. Ja. In dem Hauptteil. Das heißt, den hätte es nicht gegeben. Mhm. An der Stelle, sondern das wäre dann die Woche drauf, hätten wir dann halt Edis Fiebertraum in Walpurgis Nacht gespielt. Ja, verstehe ich schon. Also dann wären sie halt direkt in Berlin irgendwo gelandet. Aber was hat das denn jetzt mit dem Ende zu tun? Na, pass auf, die wären ja dann angekommen in Berlin und hätten die Paternostergasse 4 gesucht. Jetzt ist es ja so gelaufen, dass ihnen gesagt wurde, Paternostergasse 4 ist das Sanatorium. Das ist da. Ja. Und wenn der Abend nicht verschoben gewesen wäre, dann wäre unter so der Adresse gewesen, nichts gewesen. Dass die Adresse in Berlin gar nicht gibt, gibt es übrigens auch nicht. Ich habe auch gegoogelt. Und dann wäre ja klar gewesen, dass hier irgendwas mit komisch, Straße gibt's nicht, Paternoster, aha, in der Bücherei gibt's einen Paternoster, lass da mal gucken. Aber so hat der Hinweis Anreiz war quasi gefehlt. Abgehakt. Okay. Der Hinweis war quasi abgehakt, ausgespielt, dadurch, dass an der Adresse schon das mit dem Einschlafen, Vergiften, was auch immer passiert ist. Ja, okay, ich verstehe jetzt, was du meinst, also dass dieses Rätsel praktisch übersprungen wurde. Also rauszufinden, was es denn mit diesem Paternoster zu tun hat. Ja, weil sie hatten ja schon was rausgefunden unter der Adresse, deswegen war es raus aus dem Kopf. Genau, also der Hinweis reizt dahin zu gehen, wo die Geschichte weitergeht, hat dadurch halt gefehlt. Jetzt verstehe ich, was du meinst. Ja, okay. Aber ja, wollen wir noch auf die einzelnen Handlungsstränge hier kurz eingehen, was euch da noch einfällt. Also am besten erstmal den medizinischen Bericht. Da hast du dir ja viele Sachen aufgeschrieben. Naja, was heißt viele Sachen aufgeschrieben? Der hat mich schon verwirrt, als sie es vorgelesen haben. Das ist ja ein medizinischer Bericht über einen Balthasar S. Punkt. Mhm. Es wird an einer Stelle auch gesagt, dass S. Punkt ist. Das heißt, was Hauke im Was-wäre-wenn gesagt hat, stimmt schon mal. Also, und ich glaube, die vier hatten das ja auch ausgedruckt vor sich liegen. Es wurde ja nicht nur vorgelesen, die hätten auch was gesagt. Ja. Dann war an ein, zwei Stellen was Grammatikalisches, war aber gar nicht so das Problem, sondern die Jahreszahlen. Es hieß erst, die Akte ist von 1856. Und dann hieß es, dass der Balthasar 1908 eingeliefert worden wäre. Also in der Zukunft. Mhm. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass alles, wo 1900 steht, eigentlich 1800 gewesen sein sollte. Aber auch das wären ja dann irgendwie 40 Jahre. Ja. So. Später hat Hauke noch mal gesagt, dass da irgendwo das Wort geboren gefehlt hat. Also nehme ich an, dass das eigentlich das Geburtsdatum sein soll, 1808. Und dann haben sie ihm, genau, da war noch mal 19 statt 1800. Ja. Und am Schluss sagt er 1856, das ist ungefähr 40, 50 Jahre her. So. Jetzt habe ich überlegt, okay, wann spielt der Morton Manor genau? Bin nochmal durch die einzelnen Morton Manor Teile gegangen und habe nochmal aufgeschrieben, wann die waren, also wann die gespielt haben. Dankenswerterweise hat er das bei den ersten dazu gesagt. Also das erste spielt 1874 und wir müssten jetzt 1876, 1877 ungefähr irgendwo sein. Da, am Schluss sagt das nicht mehr so genau. Mhm. Das heißt aber, wenn wir noch mal 77 minus 56 rechnen, sind das ja 11 Jahre und keine 40 oder 50. Da dumm. Oder bin ich jetzt? Nee. 21. Ja, Entschuldigung, schon spät. Ja. Genau, also das kommt alles nicht so hundertprozentig hin. Also mit den Zahlen war der Bericht sich ja sowieso komplett verhauen. Weil wie du sagst, allein, dass da zeitweise die Zukunft war und dann wieder weit in der Vergangenheit und so, also das hat ja. Aber das ist so ein klassischer Vertipper. Also wenn du eine Jahreszahl schreibst, dann schreibst du ja eigentlich normalerweise mit einer 20 davor für 2000 irgendwas oder mit einer 19 für irgendwelche Geburtsjahre. Ja. Das verstehe ich schon, aber das Ganze von der Zeit her ist nicht so richtig konsistent. Das könnte natürlich irgendwie so die Richtung sein, weil da müsste Strauß ja jetzt auch 1808, da müsste er so an die 70 Jahre alt sein. Jetzt, also vielleicht ist er dann, seit er dämonisch besessen war, nicht mehr gealtert. Mhm. Weil das wäre sonst auch irgendwie komplett durcheinander gewesen, wenn dieses 1808 eingeliefert gestimmt hätte. Der ist ja nur 5 Wochen da gewesen, bis er angeblich gestorben ist. Dann wäre das ja tatsächlich schon 60 Jahre her gewesen irgendwie. Und dass die Ärztin das dann noch alles gemacht hat. Ja. Ja. Also das war so ein bisschen verwirrend und wie gesagt, Hauke hat sich dann im Was-wäre-wenn auch selber verwirrt, weil er gesagt hat, das wäre die Krankenakte von Herrn S., also ISS. Mhm. Und das hätte ja irgendwie gar keinen Sinn gemacht, weil über den hat er ja gesagt, der glaubt nicht an sowas, der will halt die Leute abziehen in seinem Zug. Ja. Mit seinen Taschenspieler-Charlatan-Tricks. Ja, dieser S., also ISS, der hat ja eigentlich im letzten Teil gar keine Rolle mehr gespielt. Genau. Das war abgehakt. Und jetzt sind wir irgendwie so mit der Info, dass die Ärztin, die Frau von Badersleben, irgendwie im Bunde steht mit Strauß. Aber Strauß hat dann den Berliner Bären beauftragt, um sie um eine Ecke zu bringen, weil sie zur Last geworden ist. Dadurch, dass sie 4 bei ihr aufgetaucht sind, so hab's ich jetzt zumindest im Hinterkopf. Ja. Ich dachte, genau, also diese... Ich dachte vorher sogar schon. Erst durch die 4? Aber es kann gut sein, dass ich das verstanden habe. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, generell wollte der mit der die als Handlanger haben. Okay. Aber es ist auch, glaube ich, auch nicht so wichtig. Sie ist tot. Ja. Genau, also was mich dann noch irritiert hat an der ganzen Sache, ist die Nummer mit dem Grab und dem Schmuckstück. Weil da steht ja, dieser Bericht ist von vor 20 Jahren. Ja. Und da steht drin, okay, wir haben ihn dann an der Stelle begraben. Und dann gehen die da hin und dann liegt ein Teil von diesem Schmuckstück da drin. Ich habe nochmal genau aufgepasst. Der Oertel sagt nicht genau, wann er das für den Strauß gemacht hat, dass er das in die Schmuckstücke gemacht hat, die Runen. Ja. Aber es wird über das Grab gesagt, ja, das ist nicht gestört, das ist halt überwachsen, das ist ein altes Grab. Das würde entweder heißen, es ist nicht so lang her, dass er das da vergraben hat, warum auch immer. Oder es ist schon sehr lang her und dann würde ich mich aber fragen, warum das mit dem Dämon jetzt erst macht. Und hat der noch irgendwo eine Sammlung von ganz vielen Runen, die er brechen kann und macht halt so eins nach dem anderen durch oder so und hatte so ein bisschen das Problem damit, dass der Hinweis auf dieses für den jetzt ausgebrochenen Dämon in einem 20 Jahre alten Arztbericht steht. Ja, okay, das stimmt. So was ist halt sehr konstruiert, ja. Ja, genau. Also das war so ein bisschen der Punkt, wo ich mich dran aufgehangen hatte und das eben mit der Paternostergasse 4, wo es durch das Umschreiben nicht mehr so ganz storytechnisch funktioniert hat. Ich hätte es halt spannender gefunden, wenn sie nochmal irgendwie mehr Möglichkeiten gehabt hätten, aber vielleicht hätte es sie auch gegeben, da was rauszufinden über Strauß, weil vom Prinzip steht da ja im Inhalt, der ist in einem dehydrierten Zustand angekommen, hat nicht viel geschlafen gehabt. Irgendwann hat er die Mitarbeiter beeinflusst. Die haben dann von ihm geträumt, der wusste Sachen über die er eigentlich nicht wissen konnte. Ja. Der hat die beeinflusst, wenn sie mit ihm allein waren. Und am Schluss steht, ich treffe mich auch nochmal mit ihm allein, weil YOLO, was soll passieren? Ich will wissen, was da los ist. Ja, aber da und dann steht nur, da war es ja schon beeinflusst selbst, oder? So würde ich mir das jetzt erklären. Das liest sich dann nicht so genau raus, aber ja. Dann kommt nur noch, ja, er ist gestorben, wir haben ihn begraben und weil alles so unauffällig war, habe ich mal vorsichtshalber alle Akten vernichtet und lasse nur diese Schreiben über. Ja. Hier gibt's nichts zu sehen. Ja. Ja, klar, das ist genau. Das ist halt auch wieder ja so Videospiel- oder Pen-Paper-Logik. Nee, das finde ich schon. Nee, ist es nämlich nicht, weil das ist inkonsistent innerhalb des eigenen Universums. Da kann man dann nicht sagen, das ist ja eh nur Fiktion. Man kann schon den Zeitstrang einhalten. Ja, wenn man sich einen ausdenkt. Aber wie hätten sie denn ohne diesen medizinischen Bericht? Dann hätten sie ja gar nichts gehabt. Nee, also ich finde das schon, fand das schon okay, dass dieser medizinische Bericht da ist. Fairerweise, wenn das schon über 10 Jahre her ist, dass der da gewesen ist, hätte man die Akte, glaube ich, auch so vernichten können nach heutigem Recht. Also ganz. Aber wobei ich weiß nicht, wie es bei medizinischen Befunden ist. Egal. Mhm. Auf alle Fälle, das alles fein und auch so dieser Teil. Und übrigens gab es gar nichts zu sehen, der ist tot, also müssen wir da jetzt nicht weiter drüber nachdenken. Das fand ich schon okay. Weil das ist ja so ein Hinweis darauf, dass da was nicht stimmt. Das fand ich. Ja, fand ich schon in Ordnung. Weil es eben so abrupt war. Es kam ja, dass wir treffen uns nochmal und dann, ja gut, der ist tot, Thema durch. Und weil alles so normal war, habe ich halt die Verlaufsdokumente auch vernichtet. Also das finde ich schon okay. Was mich daran nur so ein Stück weit irritiert hat, ist zum einen, warum liegt das da rum? Weil sie hat ja Viole in den Raum geworfen, dass sie hat ohnmächtig werden lassen oder die ihre verräterische Akte liegen lassen. Also vielleicht wollte die da raus, weiß ich nicht, und wollte die so auf die Spur bringen, ohne direkt selber was zu machen. Weil ich, ja, also das wäre so das, was ich mir vielleicht erklären könnte. Und genau, also halt die Frage, wie die genau im Bunde standen, da ist echt schade, dass Budi da so blöd gewürfelt hat. Ja, ich glaube, da wäre wirklich auch noch einiges rauszuholen gewesen aus der Frau. Weil das wäre halt nochmal was gewesen, wo ich gesagt hätte, okay, wir sind jetzt ein Stück näher an Strauß und wir haben wirklich was verstanden, weil Hauke hat, was wäre, wenn auch gesagt, dass da echt viel drin gesteckt hat in dem Bericht. Und so nach dem Motto, also ich glaube, so ganz hat er es nicht gesagt, dass die Jungs da so ein bisschen drüber gegangen sind, aber das fand ich nicht. Weil die Hauptinfo an dem Ganzen war ja eigentlich, da passieren komische Dinge. Und ich habe die Akten dafür mal vernichtet. Und so richtig mehr steckt da nicht drin. Und Nils ist ja auch direkt darauf eingegangen, dass er gesagt hat, die Jahreszahlen passen nicht. Also, ja. Und da hat Hauke auch nichts dazu gesagt. Also denke ich nicht, dass das absichtlich und ein Hinweis auf irgendwas sein soll. Nee, das glaube ich auch. Also das war wirklich ein Fehler. Es war bloß ein blöder Fehler an der Stelle, weil man dann ja komplett verwirrt war, jahreszahltechnisch. Ich frage mich nur, wird sowas dann, wenn man die Abenteuer später als Buch oder PDF in so einer Box veröffentlicht, nochmal überarbeitet? Oder kommt das dann einfach mit allen Fehlern auf den Markt? Gute Frage. Das wäre jetzt für mich wichtig als Fan quasi, wenn ich so ein Abenteuer nachspielen will und eine konsistente Welt mit so einem Regelwerk haben will. Vielleicht auch für teuer Geld. Ich würde mal hoffen, dass das noch korrigiert wird und zwar auch beim nächsten Mal Männer nochmal richtig gestellt. Ja, also ob ich das nächstes Jahr noch weiß, dass mich das gestört hat, weiß ich jetzt nicht. Aber ja, wäre schön, wenn die Welt... Nee, aber sonst kommt's ja inhaltlich auch nicht weiter. Ja, das stimmt. Ja. Naja, wir wissen ja jetzt eigentlich alle, welche Zahlen wahrscheinlich gemeint worden wären. Oder also, gemeint worden sind. Also richtig, die irgendwie nicht. Also wir wissen immer noch nicht, wie alt Strauß jetzt eigentlich ist. Wir wissen nicht, wie lange er in dem Sanatorium war, oder? Ja, scheinbar ja nur einen Monat oder 5 Wochen. Okay, also die Zeit... 5 Wochen hieß es ja, wir haben ihn begraben. Ah. Also so steht es zumindest in dem Bericht. Hieß es, er ist tot oder hieß es nur, wir haben ihn begraben? Das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Nö, er ist gestorben, wir haben ihn begraben. Ah ja, er und liegt dann da haben und wir da. Ihn begraben. Okay, ja. Na ja, gut. Ja. Also hatte ich jetzt so einen Hinterkopf. Ja, ich glaube, da kommen wir jetzt auch nicht weiter an der Stelle. Nee. Wir haben es angemerkt, du hast es krass recherchiert. Mit den 5 Wochen habe ich mir auch aufgeschrieben sogar. Siehst du mal. Also waren es 5 Wochen, ja. Aber ich habe mir den nochmal genau angehört, um da irgendwie ein bisschen eine Logik und eine Ordnung reinzukriegen und um mir nochmal Symptomatik anzuhören. Ja. Ich muss ehrlicherweise sagen, der war mir viel zu lang, um das alles aufzupassen und mitzukriegen. Ja, ich hätte den vermutlich auch nicht nochmal angehört, wenn mich das mit den Zahlen nicht so irritiert hätte. Und was ich auch spannend fand, ist, dass da ja auch die Rede von einem Schmuckstück war. Also das ist vielleicht nochmal der Punkt, den Hauke meinte, weil es da ja hieß, als sie ihm das Schmuckstück weggenommen hatten, was er bei sich trug, ist er nochmal aggressiver geworden. Ah ja. Ja, stimmt. Da war sowas. Ja. Ist das jetzt die Frage? Das kann ja schlecht das Schmuckstück sein, was da in dem Grab lag, weil dann würde das ja da schon mal entweder 21 oder 40 bis 50 Jahre rumliegen und dann müsste der Strauß dem Oertel ja nicht als 50-Jähriger, sondern irgendwie als, also wisst ihr, was ich meine? Also ja. Das fehlt irgendwie. Ja, ja, verstehst du auch. Aber das können wir jetzt auch nicht lösen. Nee. Deswegen gibt mir jemand die WhatsApp Nummer, ich muss meine 10 Minuten Nachricht. Ich hab's nicht. Slide ihm in die Insta-DMs. Nein, alles gut. Mach mal. Ja. Doch, nee, das ist ja wirklich wichtig. Ich hab kein Insta. Ja. Haben wir Insta? Nee. Sind wir so modern? Nee. Macht auch wenig Sinn. Also es geht nicht um modern, es geht, glaube ich, um Datenschutz und Co. Ja, nee, ich glaube, egal. Oh no, dann schreiben wir ihm im Forum. Ja. Über welche? Über welche Szenen wollen wir denn noch sprechen? Also Friedhof, Grab ausheben und so. Ich glaube, da waren die üblichen Gags dabei, dass Wilson das ganz alleine machen muss. Aber sonst üblichen Gags. Ist da den Käseschaber haben sie noch gefunden. Den Käsemeister 3000 oder so. Ja. Nee, ja, nee. Das war sehr witzig. Aber Hauke hat auch gesagt, das ist eigentlich Formage Royal. Formage. Ja, auf jeden Fall war das wohl nicht geplant. Und er wusste nicht genau, was sie dann damit der machen Metro sollen. Der Formage oder so. Oder so, ja. Irgendwas so, genau. Ja. Über die Manufaktur. Am Ende sind sie dann relativ ziellos in der Bücherei rumgesteuert und waren dann auf einmal zwischen dem Paternoster, im Paternoster, was auch immer, und dann war es relativ plötzlich vorbei. Das fand ich halt, wie gesagt, sehr schade. Ja, das mit dem... Genau. Der letzte Abend war dann noch mal sinnloser gefühlt als der erste, also... Mit dieser fehlenden Ziffer haben sie ja schnell rausgefunden, dann als sie ein Paternoster waren. Also das war ja dann kein großes Rätsel. Hat er aber auch dreimal gesagt. Genau, das meine ich. Da musste er sie regelrecht hinscheuchen, weil es nicht mehr... Er hat ihnen das ja direkt am Anfang des Abenteuers gesagt. Ist schon lange her, Paternostergasse 4 wolltet ihr eigentlich hin. Ja. Haben sie dann auch brav gemacht und dafür war es für sie dann halt abgehakt, ne? Ja. Ja, stimmt. Also das Ende war allgemein dann auch mit dieser Beschwörung. Die konnten sie dann auch sehr schnell aufhalten. Also inhaltlich das, sehr schnell, aber tatsächlich gespielt hat es mir sehr lange gedauert. Und es war mir auch ein bisschen zu laut, dieses ganze Du-bist-nicht-allein-Gerufe und chaotisch. Und man hat so gemerkt, am Ende des dritten Abends, weil war ja auch echt lang, war, glaube ich, so ein bisschen die Luft raus. Ede war, glaube ich, ein bisschen überdreht, war so meine Wahrnehmung. Ja, da hat ja auch irgendwann Hauke gesagt, okay, jetzt, wenn er jetzt, also ich nehme jetzt alles wörtlich, was ihr sagt. Um es dann genau, also so er hat ja auch nicht nur einmal was gesagt. Ja. Aber, ja. Ja, also das Ende hätte irgendwie epischer sein können. Oder dann halt wirklich doch nochmal kurz auf Strauß treffen oder was auch immer. Ja. Ja, es war dann relativ unvermittelt zu Ende. Also das war auch der Abend, den ich insgesamt am schwächsten fand, muss ich sagen. Das, weil da halt auch irgendwie gar nichts passiert ist. Und ich finde immer schon, wenn diese Karten am Anfang aufgehen und du weißt, da gibt es jetzt wieder 20 Orte abzuklappern, habe ich schon immer gar keine Lust mehr. Weil dann fahren sie wieder die halben Abend nur mit der Kutsche irgendwo rum. Ich meine, da können sich witzige Dialoge ergeben, aber... Über den Kutscher wollte ich noch sprechen. Den fand ich witzig von Hauke gespielt. Das war wirklich eine coole Figur, wo man am Anfang auch gedacht hat, okay, der ist irgendwie... auch, shady oder so, aber dann hat sich rausgestellt, er... Ist dann doch nur alkoholkrank. Ja, nee, er hat halt da Bock drauf und sonst nichts zu tun und bekommt da von Nils eben immer viel Geld zugesteckt. Und er war ja dann auch... Und wurde operiert von, Monsieur Tesserac. Stimmt, deswegen war er am Anfang da geblieben. Aber dann kam ja auch noch das Geld dazu. Das habe ich nicht so richtig, ob das improvisiert war, was Hauke sich da, es hat für mich, also war was ganz meinst nett, du denn jetzt, aber dass Eddie ihn operiert hat, ob das improvisiert war oder, nö, Konsequenzen gab es nicht, nö. Ja. Nee, also es war ja irgendwie so, er wollte nicht so richtig mit der Sprache rausrücken, aber was hätte der denn, wie hieß der nochmal, der hatte so einen richtig generisch deutschen Namen. Irgendwie Thomas Müller oder so. Ich will nicht genau. Oder Dieter ich Müller. Ich weiß es nicht. Dieter was. Hab ich mir nicht aufgeschrieben, aber ja. Also der hatte so einen richtig generisch, und ich habe mir gefragt, was hätte der sich jetzt gewünscht? Also, was wäre jetzt Dieters Outcome gewesen? Hätte er jetzt gern ein Bier getrunken mit Monsieur Tesserac? Irgendwie habe ich nicht so richtig verstanden, was da für eine Prozedur an ihm vorgenommen wurde. Das Herz wurde ihm rausgenommen. Ja, es war irgendwie. Er hat ein neues bekommen, logischerweise, also sonst wäre er tot. In Anführungszeichen eine Herztransplantation. Genau. Es wurde nicht nur rausgenommen, das hat er auch nochmal im Was wäre wenn gesagt, sonst wäre der gute Mann ja nicht mehr unter uns. Ja, naja, wer weiß das heutzutage schon bei all den Dämonen. Dass auch jemand, gefragt hat, warum der denn noch lebt, wenn ihm das Herz entfernt wurde. Genau, aber da hätte ich mir noch irgendwie, wenn man das schon so einführt, ist das irgendwie der Stalker von Monsieur Tesserac, der schon sein ganzes Leben, weil der den so geil operiert hat, jetzt hinter ihm her ist, oder ist er, also. Ja, es stimmt schon. Also das war vielleicht jetzt kommt das, vielleicht kommt das ja noch, keine Ahnung. Ja, glaube ich nicht. Also ja, kann ja sein, aber da hat mir so ein bisschen gefehlt. Ja, ich wurde von ihnen operiert. Ja, und jetzt, Dieter, was willst du jetzt? Ja. Das stimmt. Also das war halt einfach, wurde irgendwie gesagt und dann, ja, war es das. Naja. Aber ja. Trotzdem fand ich lustig, auch wie er dann. Zeuge von diesem ganzen Kampf und dem ja, mehr oder weniger Mord von Budi an Frau von Wiese Badersleben war und danach dann so komplett schockiert, aber irgendwie immer noch die Leute durch die Gegend gefahren hat. Das war schon, also für mich der Highlight-Charakter am dritten Abend. Ja, viele gab es ja auch nicht. Ja, von Badersleben dann diesen Berliner Bär, aber der war ja auch nur ein Kampf. Ja, hatte keine Konkurrenz. Das war übrigens auch nochmal ein Punkt, dass sie mit den Umfragen durcheinander gekommen sind an dem Abend. Das hat mich nämlich beim Live-Gucken auch verwirrt. Ja. Warum die so später nochmal gefragt haben nach, was war eigentlich die erste Frage, die dann als zweites kam? Ich krieg's jetzt eine war der Spitzname des Mörders, der auf die von Badersleben angesetzt wurde. Das andere war, was finden sie im Grab, genau, wo sie schon lang, lang, lang am Grab weg waren. Ja, stimmt. Da ist es mir auch aufgefallen. Okay, irgendwas stimmt hier nicht. Die hatten sie einfach vertauscht. Warum sie das dann noch reingenommen haben. Also das hätten sie doch dann rauslassen können. Ja, wahrscheinlich hat sie Regie selbst nicht gemerkt. Die haben halt gesagt, okay, jetzt kommt Umfrage 2 oder was. Und dann das abgefeuert. Die wissen ja wahrscheinlich auch nicht, was Hauke genau macht. Also hätte ja sein können, dass die noch mal an den Grab kommen. Ja. Weiß ich nicht. Ach so, ja, keine Ahnung, ja. Gut, da gab es aber genug Pausen drin, wo er das mal hätte kommunizieren können, aber ist auch egal, war ja, so wichtig, naja. War es nicht. Wahrscheinlich so eine Folge von, die eine Hand kriegt nicht so richtig mit, was die andere tut, weil während Hauke spielt, guckt er nicht, welche Umfrage eingeblendet wird und die Regie hatte wahrscheinlich keinen Grund, die Umfrage zu hinterfragen und so kommt das dann vielleicht. Na, wenn die andere Hand vom Pavian ist, wird es noch schlimmer. Ja. Also solange keine Bananen im Spiel sind. Ja. Ja, oder Frauen, die man wiederbeleben muss. Das finde ich ja fast noch schlimmer als die Banane. Ja. Aber nur meine Meinung. Kann jeder sehen, wie er will. Ja, das war ja eine ganz unglückliche Nummer. Ja, na sicher. Ich würde noch kurz anmerken wollen, dass das Videospiel erst in 2 Jahren rauskommt, hat Hauke gesagt. Ja. Da wollte er am Ende von Was wäre wenn noch drauf eingehen, ist glaube ich aber nicht passiert. Also er hat dann am Anfang gesagt, ach das Videospiel, das kommt auch erst in 2 Jahren raus übrigens. Ja, Punkt. Meinte welches zwei, geht später nochmal drauf. Ja, das war ein Es gibt nur eins. Ja, aber es wurden doch im Rocket Beans Kosmos schon so viele Spiele angekündigt. Eins wurde angekündigt. Und da wird auch immer ja, noch dran gearbeitet. Ja, für Molten Männer jetzt, aber. Genau, es geht ja auch um Molten Männer. Das ist ja aber es wurden doch schon. Deswegen rede ich doch davon. Okay, nein! Okay. Ja, aber bitte. Wurde das nicht auch schon vor 12 Jahren angekündigt? Das habe ich doch noch nicht. Ja, aber es ist immer noch dasselbe Spiel. Ja, damit auch schon. Das ist jetzt nur gerade relevant, weil es vor 2 Wochen auf der Gamescom einen Teaser dazu gab. Und jetzt denken halt alle, das kommt in 2 Wochen raus. Und eine Demo. Aber er hat jetzt im Was-wäre-wenn gesagt, das dauert noch 2 Jahre. Ja, ja, genau. Also es gibt irgendwas, was man anspielen kann daran. Und jetzt sind alle heiß drauf oder viele. Und er hat dann im Was-wäre-wenn gesagt, das dauert übrigens auch noch 2 Jahre. Weiß nicht, wo er das jetzt. Das ist natürlich strategisch ungut. Ja. Genau. Also, don't know. Ich wollte das nur noch kurz sagen, damit die Leute das da draußen wissen. Ja. Ansonsten steckt das Geld wieder ein. Fertig, oder? Ja, ich würde noch noch kurz ein Gesamtfazit ziehen wollen. Also, ich muss sagen, jetzt, obwohl wir jetzt viel kritisiert haben, aber das ist ja immer so bei so Nachbesprechungen. Insgesamt fand ich es wirklich 3 gute Abende. Oder sehr gute Abende. Allerdings, 3 am Stück ist schon fordernd. Wie gesagt, ich habe alle 3 live sehen können. Ich war danach dann auch durch. Also Respekt an die Spieler und auch an Hauke, das dann 3 Abende hintereinander so durchzuziehen. Gerade auch noch den mittleren Abend mit live vor Publikum, was ja wahrscheinlich auch nochmal eine ganz andere Herausforderung ist. Ja. Aber sonst, also mir hat die Story gefallen. Wie gesagt, besonders vom ersten Abend bei mir jetzt, aber die 2 anderen waren auch schon gut und ja, dieser Meta-Teil, der dann im zweiten Abend größtenteils wohl spontan zustande kam, auch sehr gut gemacht und also nichts als Lob an insbesondere Hauke, aber natürlich auch die Spieler, die das Ganze mit Leben füllen und es ist schon erstaunlich, wie gut die 4 mittlerweile Rollen spielen können. Ja, ist auf jeden Fall eine krasse Verbesserung zu merken. Beim Live-vor-Publikum-Abend gab es dolle Tonprobleme, gerade am Anfang. Ja, da stimmt. Hat Hauke dann auch im letzten Abend auch nochmal hervorgehoben, dass es nicht die Beans schuld war. Ich weiß, wie er das meint, weil ja immer der Ton gerade in den ersten Jahren viel kritisiert wurde, aber ich weiß nicht, ob man seinen Partner dann so in die Pfanne hauen muss, wenn man mit denen ja so eng zusammenarbeitet. Weil es gab ja einen Tag später oder 2 oder beide Folgetage eigentlich auch wieder Rocket Beans Bezugsveranstaltungen in diesem Experion. Ja, don't know. Hast du davon eigentlich irgendwas gesehen? Ich habe das Filmquiz angefangen zu gucken, aber es zog sich ganz schön. Dann habe ich wieder ausgeschaltet. Okay. Ja. Da hast du noch gar nichts geschaut. Ja, naja, kann man ja bestimmt alles nachholen. Mhm. Aber ja, vielleicht machen sie ja da in Zukunft öfter mal irgendwie Live-Sachen. Wäre ganz cool, wenn das nicht so aufwendig ist. Ja. Um nochmal auf das Gesamtfazit zu kommen. Ich würde mich da Stefan durchaus anschließen. Ich würde sagen, wir finden es natürlich gut, sonst würden wir es ja auch nicht gucken. Das wäre ja eine furchtbare Qual. Ne? Ich weiß nicht, wie viele Stunden da jetzt zusammengekommen wären. Das stimmt. Und möchte das auch nochmal betonen, weil ich jetzt auch länger nicht mehr dabei war. Vom Grundsatz her hat das sehr viel Spaß gemacht und ich mag genau dieses genau drüber nachdenken. Wir haben jetzt schon gemerkt, für Niki ist das, glaube ich, eher nicht so, wenn er dann genau nochmal über die Pavianhand nachdenkt und merkt, dass er das nicht findet. Ich war mental schon woanders, ja. Ja. Das macht es mir dann kaputt, wenn es doch nicht passt. Oh. Ja, es ist ja auch okay, ne? Gibt unterschiedliche Typen, aber ich mag mich dann nochmal genauer mit auseinanderzusetzen. Und hoffe, also beim nächsten Mal, Hauke, ich brauche mehr Infos hier über Strauß oder wir lassen ihn ganz weg. Eins von beiden. Nee, ich denke mal, das nächste dürfte dann wirklich schon so Richtung Endgame gehen. Ja, ich brauche nicht unbedingt Endgame. Die können den auch noch 10 Jahre jagen, aber ich brauche halt ein bisschen, ne? Bisschen mehr Detektiv, bisschen weniger Hau drauf. Ja, okay, da stimme ich dir zu. Also, dass die tatsächlich auch Infos finden, machen. Ein Pen und Paper ohne Kampf macht nicht so viel Sinn. Nee, und gerade am Ende ist meistens ein Kampf. Nee, nicht ohne. Ja. Aber die dürfen ja trotzdem gegen die Dämonen kämpfen. Aber vielleicht finden sie nebenbei was von einem Brief von Strauß Jugendliebe. Und finden also, so raus, nicht immer dass er das allergisch Wichtige gegen nur Gurken ist. Ja. Dass der Kampf nicht immer das Wichtige ist, um weiterzukommen, ne? Quasi. Also, nee, nicht unbedingt das, aber dass halt nebendran auch so ein bisschen mehr erfährst über Strauß, über die Motivation. Er soll ja der große Gegenspieler sein, aber gleichzeitig ist er nicht so richtig da. Also, ich brauche auch gar nicht, ich mag bei Morton Manor, ich mag dieses Gruselige nicht. am ersten Abend, so dieses Ende, das war mir dann so spät nachts ein bisschen zu gruselig. Ich bin da echt ein Weichei. Das brauche ich gar nicht so. Insofern bin ich froh, wenn die Dämonen da halbwegs schnell abgehandelt sind und nicht so gruselig. Aber ja. Ich hätte ein bisschen mehr Story gern, was diesen Widersacher angeht. Ja. Ja. Vielleicht gibt's einfach keine. Ja, aber das würde ja heißen, dass Hauke da ein schlechter Schreiber ist. Und das möchte ich wirklich nicht unterstellen. Ich glaube. Naja, nur weil er den irgendwann mal erfunden hat, heißt ja nicht, dass er für den eine krasse Backstory hat. Ja, ich wollte gerade sagen, ich glaube. Ja, aber warum soll er dann so relevant sein? Dann hätte man den ja irgendwie bei einem Seitenplot abhandeln können und es sind aber trotzdem noch weitere Dämonen das ist wahrscheinlich am Start, die sie besiegen müssen. Wahrscheinlich wieder das Problem, ja, das was Hauke irgendwie für mich schon ein bisschen bei Birz damals hatte, dass das dann alles wieder so mehr oder weniger auf Krampf zu einem eine große Geschichte ergeben muss. Genau, zu einem großen Ende kommen muss. Also ich hätte Birz auch nicht im Tiers-Universum haben müssen. Das hätte auch wunderbar ohne funktioniert. Und dann wäre es am Ende vielleicht auch flüssiger irgendwie oder geschmeidiger zu einem Ende gekommen. Ich hätte Good Times Island auch nicht im Tiers-Universum gebraucht. Stimmt, ja. Aber da fand ich es noch ganz cool eingebaut bei Good Times Island. Ja, Good Times also, Island gar nicht gebraucht. Ich, nein, alles ey, ich gut. Hätte auch den, alles. Wenn die nur Party gemacht hätten, hätte ich auch ein geiles Pen and Paper gefunden. Okay. Nee, aber je länger du das hinziehst und je länger dieses Mysterium und Strauß und Strauß und Strauß, desto größer muss ja der Payoff sein, damit er überhaupt befriedigend sein kann. Mhm. Das heißt, entweder machst du jetzt langsam mal Ofen aus oder du hast was richtig Geiles in der Hinterhand. Ja. Ja, wir machen Ofen aus, glaube ich. Ich glaube auch, wir waren heute hast auch... Hast du nichts mehr Geiles in der Hinterhand? Wir waren heute auch lang genug. Ja, ich sowieso nicht, aber ich glaube auch Hauke macht den Ofen einfach aus beim nächsten Mal. Also da wird er dann einfach getötet, gefangen oder was auch immer, bekehrt, weiß ich. Ich kann mir auch vorstellen, dass zumindest die Strauß-Story beim nächsten oder bei den nächsten beiden Abenden endet. Ja. Aber gut. Sollte ja, also es gab zumindest eine Ansage, wo es hieß, diesmal noch nicht, aber wir sind hart am Ende dran, so quasi. Aber das wäre ja auch schade, wenn das dann so, ach ja, und übrigens jetzt, wo er tot ist, kann ich euch ja mal sagen, dass dies und jenes und eigentlich wollte er das und so. Ja, nö, das kann er doch machen. Das kann er danach, wie gesagt, also ich finde mit den Charakteren. Ja, aber Biene möchte das halt im Laufe der Story finden. Ja. Wir möchte das nicht im Was wäre, wenn hören. Ich liebe Was wäre, wenn. Also keine Kritik an Was wäre, wenn, aber ich hätte nee, halt auch aber schon ein bisschen wäre schön, wenn man auch sowas nicht nur Was wäre, wenn. Wäre schön, wenn man auch im Verlauf der Story was lernen würde, ne? Oder mehr lernen würde. Ja, ja. Stimmt schon. Weil ist ja okay, wenn die einfach treu doof dran vorbeirennen. Da kann Hauke ja auch nichts machen, aber so ein bisschen. Wenigstens ein bisschen. Ja. Naja. Nur ist es so. Ja. Gut. Dann versuche ich nochmal hier jetzt abzumoderieren. Wir waren jetzt heute wirklich sehr, sehr lange. Ich glaube, so eine lange Folge haben wir sonst immer nur zum Jahresabschluss. Aber auch mal schön. Ja, und haben wir auch selten Biene zu Gast. Erstens das und zweitens auch selten drei Pen-Paper-Abende am Stück. Und selten drei Moderatoren. In letzter Zeit ist es immer schwierig. Unsere Terminkalender sind nicht so kompatibel. Das stimmt. Aber wir schaffen das relativ regelmäßig. Ja. Macht immer Spaß. Auf jeden Fall hat es heute auch wieder sehr viel Spaß gemacht. Also Biene, danke nochmal, dass du jetzt auch, um ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern, sehr spontan dazugekommen bist. Wir haben das erst gestern Abend, also einen Abend vor unserer das Aufnahme. Das gestern geplant. geplant. War aber cool. Dir natürlich auch danke. Gerne, so gehen Live-Events, Leute. Ja. Ja. Wir sind noch gar nicht live. Also Leute, wenn ihr wollt, dass Biene öfter mal dabei ist, müsst ihr Hocker anschreiben, wir brauchen mehr Pen und Paper. Ja, beim nächsten Mountain Manor fucken wir dich wieder an. Ja, mach das mal. Am besten schreibt auch direkt detailliert meine Punkte, dann kann ich mir das sparen. Oh. Wenn er Hauke schreibt. Wie viel Zeichen darf man bei Insta schreiben? Ich glaube, da gibt es keine Begrenzung. Keine Begrenzung. Nee. Na dann. Gut. dann sage ich mal, bis in 2 Wochen. Macht's gut. Tschüss. Ciao, ciao.